Because our Jungs alle der Tag-Attack boom. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 245 des offiziellen Communio Podcasts. Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss und das ist mein Job und das ist meine einzigste Zukunft. Deswegen reiß ich meinen Arsch auf jeden Tag und ganz einfach, deswegen. Ja. Selten war ich Antonio Jonjic näher als an diesem bescheidenen Mittwochmorgen, muss ich zugeben. Oder auch diesem Kollegen hier. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süßt. Ja, ich bin ja absoluter Vollprofi. Ja, deshalb gehe ich jetzt auch mit kompletter Begeisterung in diese Sendung. Also ja, Wahnsinn. Freue mich drauf auf die nächsten 90 Minuten, in der mir Tim Müller aus der wunderschönen Blütenstadt Leichlingen zur Seite stehen wird. Hallo Tim. Ja, guten Morgen, mein Beileid, Flo. Ja. Hallo an alle. Meine Fresse. Ja, meine Fresse. Es ist wirklich so. Ja. Es ist ja, wir sind ja, ne? Ich bin, es gab doch, wie hieß diese Serie, Ärztin aus Leidenschaft? Ne? Ja. Ne? Gab's doch mal. Ja, ich bin ja eigentlich auch Sportjournalist aus Leidenschaft, Tim. Mir macht es eigentlich Spaß. Ja. Aber manchmal... Ja, es gibt so Tage, ne? Ja, das sind es nicht Tage, das wären jetzt Monate. Ja. Monate. Ich würde, wenn es nicht mein Beruf wäre, würde ich jetzt sagen, so, ab Juni vielleicht wieder. Ja. Ja? Haut mir ab, ihr Pfeifen. Macht euren Scheiß alleine, ich bin raus. Ja, ich gucke, ob der FC aufsteigt. Und ansonsten könnt ihr mir alle den Buckel runterrutschen. Und jetzt muss ich mich mit dieser Kacke noch rumschlagen. Ja, Sommerpause. Das sind die bittersten Tage, ne, gegen unterklassige Teams ausscheiden. Ja. In so eine Chance, das ist schon hart. Es ist hart. Ich sag mal, ja, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du da den Pokal gewinnst, ist gering, aber allein das Halbfinale, was das bedeutet, finanziell und auch von vielen anderen Faktoren, das so wegzuschmeißen mit so einer Wurstigkeit ist... schon erstaunlich. Klar kommt im Moment da viel zusammen. Ja. Werner hatte, glaube ich, vor dem Spiel gesagt, im Moment ist der erste Schuss bei uns aufs Tor ist immer drin und so ist das dann auch wieder. Ja. Da ist eigentlich ein Spiel, wo nichts passiert und dann verlierst du da einen Ball und zack, 0-1 und dann haust du dir den zweiten selber rein und dann musst du so ein 2-0 hinterherlaufen. Ja. Ja, das kennt man, der Spielverlauf. Gut. Dortmund in Bochum, so ungefähr. Eine Sache, die mich noch ein bisschen über Wasser hält, Tim. Ne? Ja. Du weißt das natürlich, du bist ja auch ein großer Karnevalsjack. Ja, ich sehe ja, du bist schon kostümiert. Hab wieder mein Clownskostüm an. Clownskostüm an, ja. Genau, finde ich sehr passend. Ja, also morgen ist Weiberfasnacht. Ich dulde auch keinen anderen Ausdruck für diesen Tag als Weiberfasnacht oder Viva Fastelovend, ja, wenn ihr wollt. Und das ist wirklich der Silberstreif am Horizont. Zum ersten Mal seit 15 Jahren, Tim, habe ich komplett Karneval frei. Das heißt, die Aufnahme hier noch in Kasten. Ja, einmal dann schneiden, einmal hochladen und dann... Dann ist Frustsaufen tagelang. Nee, das geht ja noch nicht. Ich habe ja auch noch andere private Baustellen. Da kann ich mich nicht ganz, ganz abmelden. Aber ja, immerhin dann eine Woche mal frei. Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz gut. Ja, wer jetzt sich nicht in den Karneval stürzen möchte, ja, oder aber wer sich reinstürzen möchte und trotzdem auch bei Communio Vorteile und mitnehmen möchte und was sparen möchte, kann ich schon mal exklusiv, also kommt drauf an, wann ihr das hört, ne? Vielleicht nicht exklusiv. Ich glaube, das wird ab Donnerstag, werdet ihr es überall über die Communio Social Media Kanäle auch mitbekommen. Es wird eine Karnevalsaktion geben. Ich habe hier einen offiziellen Text stehen, da steht noch alternativ Fastnacht und Fasching. Ja, lass mal weg an dieser Stelle. Für mich ist das eine klare Karnevalsaktion. Und in der Zeit von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch gibt es den Plus und den Pro-Player für die restliche Saison. Für 6 Euro den Plus-Player, für 7 Euro den Pro-Player. Ja, das heißt, ihr könnt, wer da mal sowieso schon mal Bock hatte, wir reden ja oft über solche Features wie Live-Einwechslungen zum Beispiel, ja, eine der besten Sachen, wenn man Pro-Player ist. Ja, das sind alles Sachen, die könnt ihr jetzt wirklich für einen schmalen Taler oder Euro. Gut, jetzt werden einige von euch sagen, 7 Euro, das sind ja 14 Mark. Ja, Grüße an meine Oma nach oben. Aber super Aktion. Also das könnt ihr im Hinterkopf behalten. Wer jetzt gerade ja das Mittwoch noch hört und das gerade machen wollte, wartet bis Donnerstag, bis diese Aktion kommt. Ja, wenn ihr auf den verschiedenen Social-Kanälen bei Comunio unterwegs seid, auf Instagram, Facebook oder auch auf Twitter, dann werdet ihr das mitbekommen. Und dann könnt ihr das für die restliche Saison einsacken. Es sind ja nicht alle so wie ich, die sagen so, jetzt ist das Ding eigentlich gelaufen. Lass uns Schluss machen. Komm, pfeif ab. Ja, bringt nichts. Ja, also, für euch da draußen finde ich eine super Aktion. Könnt ihr mal reinschnuppern und dann vielleicht für die neue Saison überlegen, ob es nicht doch noch einen Tick mehr Bock macht, das Ganze. Gerade in der Pro-Community. Ich möchte das zumindest nicht mehr missen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, von ein bisschen Promo, Tim, schauen wir drauf, was wir heute vorhaben. Wir haben keine Hörerfragen. Dafür gehen wir gleich rein in die Partien des, ich muss mal überlegen, ist der 24. Spieltag. 10 Spieltage. Genau. Das ist noch 10 lange Spieltage. Zeit. Schlimm. Muss man ein bisschen durchhalten, Flo. Ja, vor allen Dingen ist ja auch irgendwann jetzt bald die 250. Folge. Ne? Müssen wir natürlich auch ein bisschen was überlegen. Ne? Da haben wir ein Jubiläum. Vielleicht mal Antonio Jonjic einladen. Oder Ole Werner, der hat dann ja vielleicht auch Zeit. Ne? Mal gucken. Wir sehen mal, wie das Ganze aussieht. Aber wir lassen uns. Wird der jetzt nicht verlängert? Nee, das stand im Raum. Ne? Das ist immer dieses Klassische, wenn es nicht läuft, mal mit dem Trainer verlängern, um ihn dann 3 Wochen später rauszuschmeißen. Ja. Ist eine bewährte Taktik. Ja. Ja, nach den letzten Wochen hat man vielleicht gesagt, warten wir doch noch mal einen Moment ab, bevor wir jetzt den Vertrag unterschreiben. Oder? Ich bin gespannt, was da passiert. Ja, aber wir kommen, wenn wir über Werder sprechen, werde ich das. Ja. Ich will da gar nicht so groß, es hilft auch nichts. Ist auch nicht, dass ich sage, das ist jetzt, danach fühle ich mich besser. Ich fühle mich danach noch genauso scheiße wie vorher. Ja, das ist eigentlich egal. Naja, also die Partien des 24. Spieltags haben wir für euch in der Analyse. Und dann, wenn ihr die letzten Wochen gehört habt, dann wisst ihr natürlich, wir machen in unseren Marktwertsegmenten weiter. Diesmal finde ich ein sehr spannendes Segment, 5,5 bis 8 Millionen. Und da sind wirklich viele richtig gute Optionen dabei. Auch Spieler, bei denen ich, als ich dann in die Daten geguckt habe, gesagt habe, Moment mal, das habe ich jetzt so aber auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Was das eigentlich für eine Rakete ist. Also da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps für euch, wie ich finde. Und wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, Tim. Von mir aus können wir direkt reingehen in diesen Kracher-Spieltag. Ja. Ja, es ist dieser Spieltag hält sich alles für 2 Spiele. Ne? Stuttgart gegen die Bayern, damit fangen wir gleich an. Das ist natürlich ein attraktives Spiel und dann haben wir Frankfurt gegen Leverkusen. Ja. Ja, und den Rest. Also St. Pauli Dortmund ist nochmal 2 tolle Namen, oder nicht? Ja, okay. Ja, das haben gewisse andere Partien auch den Reiz. Ja, aber wenn das Kinder wären, würde man sagen, das sind welche, die kann nur eine Mutter lieben. Die Partien. Aber okay. Ja, wir sprechen sie natürlich trotzdem über alle, weil. Ja, Comunio-Punkte, da sind wir nicht wählerisch, ja. Ob das jetzt bei einem spektakulären Spiel zwischen Stuttgart und Bayern uns die Punkte reinfliegen oder ob da Kiel und Augsburg uns die Punkte liefern. Ja. Da sind wir nicht wählerisch. Gut, gehen wir aber rein in den Freitagabend. Der VfB Stuttgart empfängt den FC Bayern und was vielleicht außerhalb von Stuttgart so ein bisschen unter dem Radar fliegt, dass der VfB im Moment ziemlich durchhängt. Letzte 5 Partien nur 4 Punkte geholt. Das ist eigentlich zu wenig für den VfB. Ganz anders die Bayern. Die haben 8 der letzten 9 Bundesligaspiele gewonnen. Ja, das eine Remis, das erinnern wir uns, das war ein bisschen glücklich in Leverkusen. Jetzt gibt es das 112. Aufeinandertreffen zwischen Stuttgart und den Bayern in der Bundesliga. 70 Mal von diesen 112 von den 111 Partien natürlich, die es bislang gab, haben die Bayern gewonnen. Das ist, es gab kein Duell, wo eine Mannschaft so viele Siege hat wie in diesem Fall. Sprich, auch im Umkehrschluss, die Bayern haben gegen keinen Club so oft gewonnen wie gegen den VfB, bei dem auf jeden Fall Zagadou, Raimund und auch Touré noch ausfallen werden. Sonst sind Stand jetzt alle an Bord. Ich habe es schon gesagt, es ist die Formkurve im Moment nicht besonders steil nach oben beim VfB. Da würde jetzt ein Sieg gegen die Bayern natürlich gut tun. Ein Gewinner hat es trotzdem gegeben und das ist Finn Jeltsch. Der durfte in Hoffenheim in der Innenverteidigung neben Chabot auflaufen. Hat das auch gut gemacht. Also Hoeneß hat sich da auch positiv geäußert. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er drin bleibt. Und ich glaube auch, obwohl es nur dieses 1:1 gab in Hoffenheim, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieselbe Elf sehen, jetzt auch gegen die Bayern am Freitagabend gar nicht so gering ist. Henriks, Wagnermann und Mio, das wären für mich die ersten Alternativen, die da irgendwie reinrücken könnten. Ja, eins ist ganz klar, Nick Woltemade, wir erinnern uns, im Sommer gar nicht für die Champions League gemeldet, weil erstmal einen schweren Start gehabt beim VfB. Mittlerweile für mich ganz klar Stürmer Nummer 1. Tut auch überhaupt nicht weh, ja, dass man den halt ablösefrei ziehen. Wen soll der ersetzen? Oliver Burke oder was? Tim? Ja, nee. Nee, also hat man aus Bremer Sicht alles richtig gemacht, dass man da eher so ein bisschen abwartend war. Mal gucken, wie er sich entwickelt und dann vielleicht 2 Wochen vor Saisonende mal versuchen, den Vertrag zu verlängern. Ist, glaube ich, schon okay gewesen. Ja, aus meiner Sicht. Dass man den jetzt nicht mehr als Klotz am Bein hat, dann habt ihr wirklich großes Glück. Nee, genau. Ja, nein, alles richtig gemacht. Ja, da kann man sich auf die Schulter klopfen. Also Woltemade im Moment in einem Team, das insgesamt ein bisschen durchhängt, ja, absoluter Topform. Ja, also richtig, richtig gut drauf. Mal sehen, was er gegen die Bayern macht. Ja, bei denen sieht es personell so aus, dass nur Peretz sicher ausfällt, aber Kimmich und Upamecano sind angeschlagen und nächste Woche geht's los mit den Champions-League-Spielen gegen Bayer Leverkusen. Ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass auch wenn Kimmich und Upamecano vielleicht im Ernstfall spielen könnten, dass sie zumindest nicht in der Startelf stehen. Ja, das würde ich bei beiden erstmal vermuten, weil das doch Schlüsselspieler sind, die dann nächsten Mittwoch, wenn es das Hinspiel gibt, gegen Leverkusen in München, dann zur Verfügung stehen sollen. Ich glaube, da wird Kompanie kein Risiko eingehen. Generell ansonsten schwierig vorherzusagen, wie die Startelf aussieht. Ich glaube, Kane, nachdem er raus war zuletzt, nur von der Bank kam, glaube ich, dass er wieder beginnt, um so ein bisschen Rhythmus aufzubauen, eben für dieses Spiel gegen Leverkusen. Goretzka, glaube ich, hat sehr gute Startelf-Chancen. Ja, und ansonsten kann Kompanie so ein bisschen rotieren. 8 Punkte Vorsprung in der Liga. Da ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, oh, wenn jetzt ein Ausrutscher in Stuttgart passiert, dann ist es direkt alles ganz gefährlich, die Situation an der Tabellenspitze. Von daher will ich mich da generell gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube auch eigentlich, dass Musiala starten wird in Stuttgart. Das Spiel gegen Leverkusen eben erst am Mittwoch, da ist doch relativ viel Zeit dazwischen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ganz klare Empfehlung für mich, für Finn Jeltsch beim VfB. 3,86 Millionen ist noch sehr günstig dafür, finde ich, dass er wirklich ein gutes Debüt gegeben hat für den VfB. 6 Punkte geholt. Ja, Jeltsch, Winter Neuzugang vom 1. FC Nürnberg. Da hat er in der 2. Liga sehr, sehr gut gespielt. Gilt als Riesentalent in der Innenverteidigung. Und ich sag mal so, 6 Punkte beim ersten Spiel, das ist direkt eine ordentliche Ansage. Und ich finde sowieso in der Innenverteidigung, da ist durchaus Platz, dass sich einer da hervortut, neben Chabot, den ich für seine 4,88 Millionen auch absolut noch in Ordnung finde, preisleistungsmäßig. Ja, also Chabot und Jeltsch, ich würde da in die Innenverteidigung, würde ich beide durchaus in Betracht ziehen. Bei den Bayern sehr spannend, Hiroki Ito, 7,71 Millionen, letzten 2 Partien in der Startelf gestanden, richtig gut gepunktet, klar, hat auch ein Tor gemacht, aber hat auch davor im Spiel, glaube ich, 6 Punkte gemacht und Kompanie hat ihn sehr gelobt, ja, dass es ein sehr wichtiger Spieler ist für ihn, klar, den kann er als Linksverteidiger einsetzen, er kann ihn in der Innenverteidigung bringen, ich glaube, Ito wird ziemlich viel spielen in der letzten Phase der Saison. Und da sind 7,71 Millionen für einen Bayern-Spieler, der vielleicht, ich sag mal so 66% Startelf Spiele haben wird, ist das noch relativ gut. Stanisic auf der anderen Seite 4,05 Millionen, finde ich auch gut. Bei ihm ist halt so, dann hat er mal wieder gespielt, dann war er wieder mal raus wegen einem kleinen Zipperlein. Jetzt ist er wieder fit. Er muss ein bisschen nachhaltig mal fit werden, damit er sich da wirklich rechts den Platz sichern kann in der Viererkette. Aber das halte ich nicht für ausgeschlossen. Für 4 Millionen ist er noch recht günstig. Sascha Boye 2,55 Millionen, sehr günstig. Aber wenn jetzt gerade zwischen diesen und vor den Leverkusen-Spielen mehr rotiert wird, auch Boye, jemand, der einfach mal in der Startelf stehen könnte, für 2,5 Millionen. Ich hätte lieber für 2,5 jemanden von einem nicht so großen Club, der sicher spielt, als Sascha Boye. Aber je nachdem, wie euer Kader strukturiert ist, wenn ihr jetzt keine Alternative braucht für 2,5 Millionen, der sicher spielt, aber weniger punktet, wenn er spielt, ja, dann ist Boye sicher jemand, gerade wenn ihr, ne, wir haben eingangs über die Promo-Auktion gesprochen, wenn ihr Pro-Spieler in der Pro-Community seid und dann die Möglichkeit hat, mit Live-Einwechslungen zu spielen und Boye steht in der Startelf, klar, dann rein damit für 2,5. Ja, finde ich auch absolut in Ordnung. Ich glaube, beim VfB läuft es im Moment nicht und da sind die Bayern einfach derzeit zu konstant und zu stark, dass sie sich das nehmen lassen. Ja, außer vielleicht das Heimspiel gegen Celtic mal ausgenommen und nehme hier ein 3-1 für die Bayern. Ja, ich stimme dazu. Ich glaube auch, die Bayern werden das souverän gewinnen. Ich sage sogar 3-0. Okay. Ein neuer Tag auf der Liebesinsel. Es wird gezwitschert, geflirtet. Bist du einfach reich? Bin reich mit Liebe. Gestritten. Viel Spaß mit der Hexe hier im Haus. Und gefeiert. Die Party kann losgehen. Love Island VIP ist back. Endlich. Ab Donnerstag, 20.15 Uhr bei RTL 2. Und vorab auf RTL Plus Stream. Dann gehen wir rein in den Samstag, Tim. RB Leipzig gegen Mainz 05. Ja, der Kracher um die Champions League, wenn man so will. Ja, oder zumindest mindestens um die europäischen Ränge. Leipzig in der Rückrunde 30. Und es ist auch aktuell die beste Zwischenbilanz, die die Mainzer jemals hatten in der Bundesliga. Also ob unter Klopp, unter Tuchel, nie besser dagestanden als in diesem Jahr unter Henriksen. Da muss ich auch übrigens vor dir den Hut ziehen, Tim. Ich kann mich an eine Sendung im Sommer erinnern, als du gesagt hast, die Mainzer könnten nächstes Jahr so ein bisschen die Rolle spielen, die Stuttgart letztes Jahr gespielt hat. Da war ich mehr als skeptisch. Kann ich mich selber gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß das noch. Und da war ich sehr skeptisch. Allerdings war ich zu dem Zeitpunkt auch davon ausgegangen, dass sie Amiri nicht halten können. Ja, von daher, das ist noch mal eine vielleicht etwas andere, aber selbst wenn ich es gewusst hätte, wäre ich nicht davon ausgegangen, dass sie so abliefern, wie sie es jetzt tun. Ist schon stark. Auch gerade muss wohl man auch mal Bo Henriksen dann auch nochmal extra hervorheben. Der macht da absolut sicherlich einiges richtig. Absolut. Ist übrigens das erste Mal, dass Mainz in einer Rückrunde vor Leipzig steht in der Bundesliga. Das hat es vorher nie gegeben. Am letzten Wochenende sind die Mainzer vorbeigezogen an Leipzig und jetzt eben das erste Mal, dass sie in der Rückrunde vorne sind. Ja, das wollen sie jetzt natürlich gerne beibehalten in Leipzig. Du wirst uns mal ein bisschen einstimmen auf diese Partie, Tim. Versuchen wir es mal. Klar ist, Baumgartner fehlt mit der fünften Gelben. Der ist auch zusätzlich angeschlagen, musste im letzten Spiel früh runter, aber eben jetzt sowieso nicht dabei. Auch Henrichs, Schlager, Nusa, Uedraogo weiterhin raus. Yusuf Paulsen fehlt heute Abend im Pokalspiel gegen Wolfsburg, hat muskuläre Probleme, bis zum Wochenende soll er aber wieder dabei sein. Generell ist die Lage in Leipzig ernst, ja, nur ein Sieg aus den letzten 7 Bundesligaspielen, davon dann eben auch 5 Unentschieden, runter vom Champions-League-Rang inzwischen, das ist natürlich etwas, was in Leipzig immer ein sehr kritischer Moment ist, gibt auch schon Gerüchte laut Bild, spricht viel dafür, dass Marco Rose spätestens im Sommer nicht mehr Trainer ist. Gerüchte gibt's über Sebastian Hoeneß. Kicker sagt, das wäre eine heiße Spur, die da hinführen würde nach Leipzig. Es sind ja viele Vereine, die Sebastian Hoeneß grundsätzlich auf dem Zettel haben. Auch in Dortmund denkt man drüber nach. Irgendwann werden die Bayern da sicherlich auch interessiert sein, wenn sie dann mal einen Nachfolger brauchen. Aber es könnte durchaus sein, dass da es heiß wird mit Leipzig. Ich möchte auch nicht ausschließen, sollte heute Abend Wolfsburg Leipzig aus dem Pokal werfen, dass dann man sagt, nee, komm, jetzt ist auch jetzt schon vorbei und wir machen irgendwie vielleicht den Rest der Saison mit einem Interimstrainer, um irgendwie den Champions League Platz zumindest zu sichern. Wer ist denn ein Salzburg Trainer gerade? Könnte man das überschreiben? Kloppo kann übernehmen. Stimmt, der, ja. Das hat er ja schon ausgeschlossen, dass er das machen möchte. Aber wir können mal gerade gucken, wer ist gerade Salzburg-Trainer? Thomas Letsch. Ja, ich glaube nicht, dass sie den jetzt rüberholen. Ja. Ah. Nee, aber ich weiß gar nicht, ob die noch, ich glaube, U19-Trainer oder ob es dann noch oder den Co-Trainer das machen lassen. Ich weiß es nicht. Aber in der Vergangenheit hat man gesehen, dass man in Leipzig recht schnell damit ist, zu sagen, okay, wenn die Champions League in Gefahr gerät, dann müssen wir halt den Trainer wechseln. Dementsprechend darf sich der Rose da nicht so sicher sein. Allerdings war er ja in der Saison schon mal kurz davor, entlassen zu werden und hat dann die Wende geschafft. Also wenn es heute einen überzeugenden Sieg im Pokal gibt, dann geht's auch erstmal weiter. Wenn er jetzt auch noch am Wochenende noch da ist, wovon wir erstmal ausgehen, rechne ich im Vergleich zur Vorwoche nur mit leichten Änderungen. Klar, Baumgartner ist gesperrt, die Position wird neu vergeben. Entweder gibt es wieder den Wechsel hin zur Dreierkette, dann könnte in der Abwehr Klostermann reinkommen oder Seiwald eine Position nach hinten rücken und Vermehren zum Beispiel im Mittelfeld reinkommen. Bleibt es beim System mit Viererkette, dann denke ich, wäre Baku derjenige, der eine Position vorrücken müsste auf die Baumgartner-Position und dann käme eben Gerd Reuter oder Klostermann rein als Rechtsverteidiger. Das müssen wir mal sehen. Das wären so die Optionen, die Leipzig hat. Ansonsten auch die vorne nicht in Form sind. Also jetzt Openda hat sich mit dem Tor zurückgemeldet bei Startelf-Einsatz, aber dafür ist jetzt halt im Moment Xavi in einem ordentlichen Formtief. Müssen sie aber einfach durch. Das sind einfach die Leute, auf die Rose setzen muss, auch wenn sie gerade nicht gut funktionieren. Das sind die Besten, die er hat auf der Position. Daher gibt es da auch nicht viel zu diskutieren. Auf Mainzer Seite fehlt Chor mit der 10. Gelben der Saison. Er wird seinem Spitznamen Hardcore wieder gerecht. Bell ist auch noch nicht da. Der Rest der Mannschaft ist fit. Da können wir kurz noch über ein außersportliches Thema reden. In Mainz. Eine Sache noch zu Chor. Ja. Weißt du, was die Kuriosität ist an dieser Geschichte? Viel zu diskutieren. Auf Mainzer Seite fehlt Chor mit der 10. Gelben der Saison. Er wird seinem Spitznamen Hardcore wieder gerecht. Bell ist auch noch nicht da. Der Rest der Mannschaft ist fit. Da können wir kurz noch über ein außersportliches Thema reden. In Mainz. Eine Sache noch zu Chor. Ja. Weißt du, was die Kuriosität ist an dieser Geschichte, an der 10. gelben Karte? Nee. Also er ist der Erste, der die 10. sieht in dieser Saison. Das ist aber nicht kurios. Das ist, sag ich mal, par for the course, wie man sagen würde. Ja. Aber gegen wen hat er die erste Gelbsperre abgesessen? Dann nehme ich mal an, gegen Leipzig. So ist es. Er verpasst also beide Spiele gegen Leipzig gelb gesperrt. Das ist durchaus kurios, ja. Ja. Hat er gut getimed, also ist einfach ähnliches Timing dann, was die Karten angeht. Ja. Aber die anderen Gelben hat er hoffentlich nicht immer in den gleichen Spielen kassiert, wie in der Hinrunde. Das weiß ich nicht, ja. Das wird jetzt nicht, aber gut. Ja, ich wollte noch kurz ansprechen, das Interview von Anthony Cassie. Gab es was beim Transfermarkt, das war auch ein bisschen kurios, denn es gab eines auf der deutschsprachigen Transfermarktseite, in dem Sätze gefallen sind wie, dass Mainz vielleicht ein Sprungbrettverein für ihn ist und dass das eben kein Verein ist, wo man ihn haben will, dann auch verkaufen, wenn er nicht mehr verlängern möchte. Das werden wir dann sehen. Im Moment natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Mainzer. Aber ist aber auch schon 27. Also wenn er dann einen großen Wechsel machen will, dann wäre es natürlich auch dann ein guter Zeitpunkt, jetzt demnächst das zu tun. Im Moment ist er noch da, wird wieder spielen. Generell läuft es bei den Mainzern, haben wir schon angesprochen, auch souverän gegen St. Pauli gewonnen. Auf Rang 5 vorgerückt, Leipzig aufgrund der besseren Tordifferenz überholt. Viel ändern wird sich dementsprechend jetzt auch nicht. Klar ist, Chor fällt aus. Für ihn kommt entweder Leitsch oder Hansche Olsen rein. Beim letzten Mal wurde Hansche Olsen eingewechselt für Chor im Laufe des Spiels. Daher ist er wohl die wahrscheinlichere Variante. Das hat sich auch geändert. Ich glaube, vor ein paar Wochen schien Hansche Olsen noch weiter hinten in der Rangfolge der Innenverteidiger zu sein. Jetzt könnte er die Gelegenheit bekommen, mal wieder von Beginn an zu spielen. Ebenfalls Lee, der kam beim letzten Mal zur Pause rein für Viper und hat zur Führung getroffen. Dementsprechend könnte es da wieder den Wechsel geben, dass er Viper wieder aus der Startelf verdrängt, der jetzt zweimal den Vorzug bekommen hat. Der Rest sollte dann aber auch, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, unverändert bleiben. Dementsprechend empfehlen würde ich auch Hansche Olsen für 760.000. Das kann man mal probieren. Da geht der Wert dann noch hoch, wenn er spielt, erst recht. Auch wenn er dann in einer Woche natürlich wieder von Chor ersetzt wird. Bei Viper wäre ich jetzt im Moment ein bisschen vorsichtiger. Der kostet jetzt schon über 4 Millionen, könnte jetzt aber in die Joker-Rolle zurückkehren und Lee wieder drin sein. Der kostet 10 Millionen, aber ja, es ist auch jemand, der zumindest sicher punktet, wenn er in der Startelf ist. Also den kann man sich auch für einen höheren Preis mal gönnen. Auf Leipziger Seite ist ein bisschen schwieriger. Da habe ich auch geguckt, wen ich wirklich empfehlen will. Ich glaube schon, dass wir Vermehren bald wieder öfter in der Startelf sehen werden. 1,76 kostet er. Hat jetzt bisher noch nicht riesig gepunktet, aber eben ein Spieler, in dem ich auch schon Potenzial sehe und der auf Dauer dann da in dem Mittelfeld, denke ich, schon sich einen Stammplatz erkämpfen sollte. Da würde ich mit rechnen. Womit ich auch rechne, ist, dass auch dieses Spiel wieder ein Unentschieden für Leipzig wird, nämlich ein 2:2. Ja, ich habe hier einen knappen Heimsieg, ja, ohne Chor, keine Party. Für Mainz, 2:1 für Leipzig. Ja. Gut. Wäre nach aktuellem Stand ja fast schon eine Überraschung bei den aktuellen Formkurven der Teams, ne? Ja. Ja. Ich habe den einen oder anderen überraschenden Tipp heute dabei. Ja, so ja, ich habe auch schon gesehen. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Spiel. Ne? Ach Gott, hör auf. Bringen wir es hinter uns. Werder Bremen empfängt den VfL Wolfsburg. Wir haben nicht nur dieses beschissene Pokal aus von Werder, sondern auch insgesamt 2025. 8 Bundesliga-Partien, 5 Punkte für Werder, Platz 18 in der Jahrestabelle. Also sehr solide. Hat man es wirklich geschafft, im Prinzip innerhalb von 6 Wochen sich alles, was man im ersten Halbjahr aufgebaut hat, mit dem Popo richtig wieder einzureißen. Ja, also irgendwie nötigt einem das dann auch schon wieder Respekt ab. Ja? Also das in dieser Art und Weise zu tun, ist schon gar nicht mal so einfach. Aber es wird hinbekommen. Nicht nur die wenigsten Punkte. Wie das dein Verein immer wieder schafft, Hoffnungen aufzubauen. Ja, das und ist dann das Problem. Die Hoffnung, weißt du, werden sie einfach in der zweiten Runde irgendwo rausgeflogen, geschenkt. Ne? Spielst du die ganze Zeit irgendwo im Mittelfeld geschenkt, aber es ist nicht so lange her, da waren sie Sechster und das sah auch spielerisch ganz gut aus und jetzt fällt alles wie ein Kartenhaus so ein bisschen zusammen. Schlechteste Defensive auch. Ja, 2025, 22 Gegentreffer in 8 Partien, also fast 3 im Schnitt. Das müssen wir nicht drüber sprechen, ist indiskutabel. Jetzt kommt Wolfsburg. Die haben erst eine Niederlage hinnehmen müssen in diesem Kalenderjahr und das waren 2:3 bei den Bayern, wo man durchaus mal verlieren kann. Und nur die Bayern haben auch auswärts häufiger gewonnen in dieser Saison als Wolfsburg. Die haben schon 6 Auswärtssiege eingefahren. Ja. Weiß nicht, was da groß Mut machen soll bei Werder. Auf jeden Fall nicht die Personalsituation. Marco Friedl fällt weiterhin aus. Marvin Ducksch sehr, sehr sicher. Wir haben noch keine Diagnose, wer das Spiel gestern gesehen hat. Auch das natürlich ein Problem. Romano Schmid, er fällt krankheitsbedingt aus und damit ist im Prinzip die Kreativabteilung bei Werder komplett lahmgelegt. Wenn nicht, also der Einzige, der das noch so ein bisschen kann, ist Marvin Ducksch, der muss dann runter verletzt. Kommt halt ein bisschen was zusammen, hat sich an den Oberschenkel gefasst. Geht sehr stark davon aus, dass es vermutlich sogar ein Faserriss ist, aber ich bin weder Arzt mit noch ohne Leidenschaft, Tim. Deswegen kann ich das keine genaue Diagnose geben. Schmid krank. Müssen wir uns auf die richtigen Ärzte machen. Kommt halt ein bisschen was zusammen, hat sich an den Oberschenkel gefasst. Geht sehr stark davon aus, dass es vermutlich sogar ein Faserriss ist. Aber ich bin weder Arzt mit noch ohne Leidenschaft, Tim. Deswegen kann ich das keine genaue Diagnose geben. Schmid krank. Müssen wir uns auf die richtigen Ärzte machen. Das wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagen würde. Also wenn Schmid spielt, glaube ich nicht, dass du in Bielefeld verlierst. Werder hat einfach, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn du als ein Club wie Werder Bremen Erfolg haben willst, dann müssen deine Schlüsselspieler fit sein, weil du einfach als Mittelklasse-Club der Bundesliga-Spieler hast, die du nicht annähernd adäquat ersetzen kannst. Und bei Werder sind wir da bei Friedl, Stay, Schmid und Lienen, für meine Begriffe. Wenn einer ausfällt, ist schlimm. Ja, und zuletzt waren eigentlich immer mindestens 2 aus diesen 4 nicht dabei. Und das ist einfach zu viel. Ja, bei Lienen ist es gar nicht, dass er so überragend spielt. Es gibt einfach keinen anderen Spieler für diese Position im Kader. Dasselbe gilt für Romano Schmid so ein bisschen. Man hat das gestern gesehen, da sollte Grüllsch Pause, dann wurde es auch deutlich besser und auch viel Liebe für Leonardo Bittencourt, der nicht nur auf dem Platz noch Derek Köhn zusammengefaltet hat, als der bei seiner Auswechslung erstmal, bevor er vom Platz geht, sich seine diversen Tapebänder entfernen wollte und Bittencourt ihn dann ganz klar gemacht hat, er soll sich bitte vom Platz verpissen, damit gewechselt werden kann. Sie laufen gerade im Rückstand hinterher und Köhn dann auch auf dem Platz zurückgeflaumt hat. Ja, das sind die Zustände, die natürlich zutage treten, wenn du so Probleme hast. Also Bittencourt hat sich auch nachher hingestellt. Wer die Werder-Doku gesehen hat, weiß sowieso, dass das ein guter Typ ist und dass er eine sehr hohe soziale Bedeutung hat in dieser Mannschaft. Es ist ein bisschen schade, dass er nicht besser Fußball spielen kann. Ja, Tim, das ist leider so. Aber eigentlich ist für mich ganz klar, wenn Schmied nicht spielt, muss Bittencourt spielen. Sonst hast du gar keinen anderen Spielertyp, der diese Rolle ausfüllen kann. Bittencourt macht das auch nicht geil, aber der macht es besser als der Rest. Ne? So muss man es einfach sagen. Ich bin auch kein Riesenfan, aber ja, würde ich auch so sehen. Kann man bringen in so einem Fall, oder sollte man bringen. Es gibt keinen anderen. Dieser Kader hat keinen für die Schmied-Position. Ist einfach nicht da. Ja, genauso wie für Lien. Und dann musst du auch fragen, musst du nicht wenigstens irgendwie einen Perspektivspieler für diese Position haben? Nee. Ja, das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt auf die Ausstellung gucken, dass es einige Änderungen gibt. Ich glaube, ne, wir sehen Caboret, der hat diesen schwarzen Tag gehabt gegen Hoffenheim. Seitdem ist er komplett raus. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, spannend. Dann haben wir gestern Köhn mit dieser Auswechslungsgeschichte. Gut, Agu kam rein, ja, der schafft es nicht, den Ball mit dem linken Fuß vors Tor zu bringen. Also was da an Flanken kam, immer wieder ist er auf links durch. Das ist, aber gut, er war lange verletzt. Ich glaube trotzdem, dass er gut spielt. Also jetzt musst du musst die Wagenburg aufbauen und das machst du mit den Spielern, die A, auch Vertrag haben bei diesem Verein und wo du auch das Gefühl hast, die hängen so ein bisschen dran. Ja, deswegen glaube ich, dass Bittencourt startet. Werner muss ihm den Rücken stärken nach dieser Aktion. Ja, wenn Bittencourt da so eine Brandrede loslässt und er sitzt jetzt gegen Wolfsburg auf der Bank, könnte ich nicht nachvollziehen. Ja, für meine Begriffe muss er spielen. Ganz klar muss Oliver Burke spielen. Ich gehe auch davon aus, dass er reinkommt. Der war um 5 bis 12 Klassen besser als André Silva. Also der ist jedes Mal irgendwie 17 Meter hochgesprungen, um die hohen Bälle abzulegen. Klar ist er immer 1 bis 2 Sekunden zu früh hochgesprungen. Also dass das Timing, er hat den Ball immer noch im Runterkommen bekommen, aber er hat den oft abgelegt. Burke hat kein schlechtes Spiel gemacht, der wird spielen. Für mich aber auch noch so eine Frage, was ist eigentlich mit André Silva passiert, auch in den letzten Jahren? Was ist aus diesem Spieler geworden? Ja, vor allen Dingen, er motzt halt die ganze Zeit, dann verliert er den Ball, will jedes Mal einen Freischuss haben, wo du denkst, Junge, spiel Fußball. Ja. Nicht für jedes Halten kannst du da, dann kannst du nicht aufhören, Fußball zu spielen. Jimma ist völlig von der Rolle. Ja, der hat natürlich das Riesending, muss direkt nach der Pause treffen. Er hat nachher noch ein Ding für einen Ausgleich am Fuß, ist völlig von der Rolle. Das ist natürlich auch wirklich eine schwierige Gemengelage für den Trainer. Was ich ganz spannend fand in Bielefeld, Malatini hat einen rahmschwarzen Tag. Ja, also der verliert den Ball, weil er ins Dribbling geht, am eigenen 16er ohne Absicherung. Und dann, das macht mich noch fast wahnsinniger. Ja, er verliert diesen Ball, gegen den er den Ball verliert, da macht Malatini den Schritt auf den Spieler zu, nach außen, so, der macht den Weg Richtung Grundlinie zu und der geht in die Mitte. Mhm. Ja, also, wenn du einen Ball verlierst, dann bleibt dann sicher die Mitte ab. Lass ihn nach außen gehen. Du kannst doch nicht die Mitte aufmachen da. Also, das absoluter Wahnsinn in dieser Aktion, dann macht er noch das Eigentor, wo du auch sagst, klar kannst du sagen, das ist unglücklich. Nee, das ist aber auch klasse. Den darfst du nicht, den musst du nach außen wegklären oder ins Tor aus. Das darf dir nicht passieren, dass du so über den Ball semmelst. Unfassbar, dass Werner ihn draufgelassen hat. Ich fand das im Nachhinein eigentlich eine ganz gute Aktion, weil eine Sache muss, Malatini ist einer der wenigen Spieler in dieser Mannschaft, wo du sagst, da ist noch Entwicklungspotenzial. Ja, also der hat Anlagen, das hast du auch gestern gesehen, dass in den direkten Duellen, wenn er drin war, er hat das Tempo, was kein anderer Innenverteidiger hat bei Werner. Ich fand das im Nachhinein, weil wenn du ihn auswechselst, ist er verbrannt. Also wenn du den nach dieser ersten Hälfte runternimmst zur Pause, was die logische Variante gewesen wäre, Pieper war ja Entwicklungspotenzial. Ja, also der hat Anlagen. Das hast du auch gestern gesehen, dass in den direkten Duellen, wenn er drin war, er hat das Tempo, was kein anderer Innenverteidiger hat bei Werner. Ich fand das im Nachhinein, weil wenn du ihn auswechselst, ist er verbrannt. Also wenn du den nach dieser ersten Hälfte runternimmst zur Pause, was die logische Variante gewesen wäre, Pieper war ja noch auf der Bank. Der kam ja nachher in der Daniel van Beuten Gedächtnisrolle vorne in den Sturm. Aber ja, also deswegen glaube ich fast, dass Malatini wieder spielen wird gegen Wolfsburg. Du musst ja sehen, es hat ja vorher mit den anderen auch nicht geklappt. Ja, bei Veljkovic kannst du nicht mehr erwarten, da kommt kein Leistungssprung mehr. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Das wird nicht passieren. Ja, Amos Pieper hat zu viele Defizite. Immer wieder gezeigt. Lass Malatini ran, der macht Fehler und zu viele. Ja, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wir erinnern uns vielleicht an die, ich will jetzt nicht sagen, dass er diese Entwicklung gehen kann. Ja, auf keinen Fall. Aber wir haben Spieler wie Antonio Rüdiger, der ein absolutes Sicherheitsrisiko war beim VfB Stuttgart, als er angefangen hat. Und der immer wieder die Möglichkeit bekommen hat, diese Fehler zu machen und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, es ist alles wirklich eine schwierige Gemengelage. Aber also ich würde tippen, Berg vorne in der Spitze, Bittencourt entweder gemeinsam mit Schmid dahinter. Du hast 30 Punkte, viel mehr Wisse, also allzu viele musst du nicht mehr holen, wahrscheinlich, um die Klasse zu halten. Deswegen kannst du sagen, ne, stell jetzt die Leute auf, von denen du glaubst, die können nächstes Jahr was bringen und oder die noch Potenzial, wo du noch Potenzial siehst, würde ich auch sagen. 100% deiner Meinung. Und du musst halt auch sehen, du hast halt diesen Abwärtstrend eben, stell jetzt wieder, ne, hol die alte Band wieder zusammen. Ja, die Jungs, die schon länger gemeinsam unterwegs sind. Ja, also wie gesagt, ich würde tippen, Agu spielt, Berg spielt, Bittencourt spielt. Und dann haben wir Berg vorne drin und dahinter Bittencourt und Schmid, beide gemeinsam auf dem Platz. Das wäre mein Tipp. Ja, und ich würde auch sagen, dass Malatini, Stark und Jung auch gegen Wolfsburg beginnen, so wie in Bielefeld. Weil, so verrückt wie das klingt, ne, ich fand, wie sich Malatini nach der ersten Hälfte dann noch reingebissen hat in dieses Spiel. Und wie, also insgesamt hat Werder ja eine, finde ich, durchaus, also sie haben sich sehr viele Chancen rausgespielt in dieser zweiten Hälfte, wenn Pieper diesen Kopfball nicht an die Latte, sondern ins Tor lenkt, dann glaube ich, geht dieses Spiel den Weg, den Leverkusen gegen Köln gegangen ist. Ne? Das ist, kommt eben dann zusammen. Du warst relativ dicht dran, da in die Verlängerung zu kommen. Ist natürlich trotzdem nicht so, dass du sagst, geil. Aber nach der ersten Hälfte war es eine klare Steigerung und die Protagonisten, die dafür gesorgt haben, waren vor allen Dingen Berg und Bittencourt. Ja? Und ja, was du mit Njinma machst, ist auch. Jetzt habe ich doch ein bisschen Therapie hier, Therapiesitzung. Aber ja, in Jinma leider. Die Wolfsburg-Fans warten schon, dass du mal über ihre Mannschaft. Ja, komm, geht. Lass uns das Grammar machen. Ja? Arnold, Rogerio, Grabara, Maier, Bialek und Paredes. Die werden ausfallen. Ein Matcher hat Adduktorenprobleme, ist fraglich. Bei den Wolfsburgern haben wir natürlich noch das Pokalspiel jetzt heute Abend in Leipzig. Hast du eben bei den Leipzigern gesagt. Generell erwarte ich trotzdem nicht so viel Rotation. Also vielleicht, wenn es heute über 120 Minuten gehen sollte, ja, dass der eine oder andere vielleicht dann rein rotiert, aber man hat eben nur noch den Pokal und die Liga. Hat ja auch nichts anderes gehabt. Ja? Also man hatte ja nichts in Wolfsburg. Und deswegen glaube ich, da können sie eine englische Woche schon durchstehen mit Mittwoch-Samstags-Rhythmus. Die ersten Alternativen, die reinkommen könnten, im Mittelfeld Gerhard und Dardai, offensiv ist Gov Olsen. Die Alternative zu denen, die zuletzt gespielt haben, klar ist auch Kilian Fischer. Der wird auf jeden Fall zurückkehren in die Startelf. Da hat sich Ralf Hasenhüttl quasi schon festgelegt, der war gelb gesperrt gegen Bochum. Also dem werden wir als Rechtsverteidiger wiedersehen. Rösslev hat auch nicht unbedingt Werbung gemacht dafür, dass er da diesen Posten behalten muss. Also Fischer, trotz der Alternative, die man geholt hat im Winter, für mich relativ sicher im Sattel bei den Wolfsburgern. So, das reicht jetzt. Ne, da haben wir ungefähr gleich lang über beide Clubs gesprochen. Ja. Ja, gut. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen, Tim. Ihr habt es geahnt, ja, Leo Bittencourt, 3,04 Millionen, würde ich jetzt auf jeden Fall machen. Also ich bin sehr gespannt, was Werner macht. Aus meiner Sicht muss er ihm den Rücken stärken. Und das machst du, indem du ihn aufstellst. Mal gucken, was passiert. Ja, Risiko ist da. Auf der anderen Seite, Bittencourt ist einer dieser Spieler, wenn er auf dem Platz steht, ist er nicht schlecht bei Comunio. Und er hat auch in Bielefeld, also du hast wirklich gemerkt, dass er dieses Spiel unbedingt drehen wollte. Ja? Fand ich gut. Ja? Dasselbe gilt für Oliver Burke. Der wird zum ersten Mal für Werder in der Startelf stehen an diesem Samstag. Das alles andere würde das Leistungsprinzip völlig negieren, wenn du siehst, wie mit welcher Präsenz Burke unterwegs war am Dienstag. 1,41 Millionen für Burke. Ja? Reingehen, Agu. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Caboret vielleicht nochmal eine Chance bekommt. Ich glaube, Köhn ist erstmal nach dieser Geschichte, auch wie er sich da, also kannst du nicht machen. Du kannst dich nicht so verhalten, ja, wenn du 1-2 im Rückstand bist. Du musst schon das Team an erste Stelle stellen. Das hat er nicht gemacht in der Szene. Agu ist für mich der Favorit, dass er reinkommt. Einfach, weil er Vertrag hat bei Werder. 2,36 Millionen. Und Malatini ist noch super günstig für 470.000. Da würde ich auf jeden Fall reingehen. Ja, weil auch da, ja, was hast du? Also, kannst du nicht machen. Du kannst dich nicht so verhalten. Ja, wenn du 1-2 im Rückstand bist. Du musst schon das Team an erste Stelle stellen. Das hat er nicht gemacht in der Szene. Agu ist für mich der Favorit, dass er reinkommt. Einfach, weil er Vertrag hat bei Werder. 2,36 Millionen. Und Malatini ist noch super günstig für 470.000. Da würde ich auf jeden Fall reingehen. Ja, weil auch da, ja, was hast du denn zu verlieren? Mit den anderen lief's doch auch scheiße. Ja, lass doch lieber jetzt Malatini ein bisschen dazulernen. Ja, und schlechter hat er nicht. Selbst mit den zwei Toren. Also Stark wird auch zweimal getunnelt gegen Hoffenheim. Den nimmst du ja auch nicht raus deswegen. Also, und vielleicht lernt er ja schon aus den Situationen in Bielefeld. Ja, 470.000 würde ich reingehen. Bei Wolfsburg kommen wir später noch zu Spielern, aber auf jeden Fall Swanberg hätte ich für euch, 5,2 Millionen, solange Gerhard noch ausfällt, hat er seinen Platz absolut sicher, punktet okay. Asta Wrangs 1,99 Millionen, auch bei ihm wird es schwieriger, wenn Gerhard wieder da ist, aber solange er ausfällt, zumindest eine solide Option für 2 Millionen. Und bei Paredes, da hatte Hasenhüttl zuletzt gesagt, es wird nicht mehr so lange dauern, bis er jedenfalls steigern kann und es gibt ein 1-7. Ja, das ist mein Tipp. 1-7, ja. Okay. Ja, hinten raus stabilisiert man sich und drückt dann noch auf das Tor. Ja? Das Tor, ja. Okay. Ja. Das ist ja mal ein richtig fatalistischer Tipp. Ja. Ich sag ein bisschen, also es wird ähnlich laufen, aber nicht so deutlich. Ja. Ich sag 3-1 Wolfsburg. Gut, nächstes Spiel. Heidenheim gegen Gladbach. Da kommen wir jetzt zu. Gladbach hat jetzt zweimal auswärts in Serie gewonnen, jeweils mit 2-1 in Stuttgart und bei Union Berlin. 3 Auswärtssieger am Stück gab es zuletzt im Frühjahr 2020. Also es ist eine Weile her, könnte Gladbach jetzt schaffen. Insgesamt schon 14 Auswärtspunkte. In der ganzen letzten Saison gab es 13 Auswärtspunkte, davor im Jahr gab es 10 Auswärtspunkte. Also es ist jetzt schon, selbst wenn sie alles verlieren sollten, die beste Auswärtsbilanz der letzten 3 Jahre für die Gladbacher. Und dann kommen wir zu einer Bilanz, die uns persönlich natürlich überhaupt nicht gefällt. Ja? Nee. Unser Freund Matthias Hohnsack, ja? Also wenn er in der Startelf steht, dann lassen sich die Kollegen offensichtlich immer hängen. Ja? Ja. Denn sehr kuriose Statistik, 19 Mal hat Hohnsack in der Startelf gestanden für Darmstadt und für Heidenheim. Noch nie hat er gewonnen, wenn er in der Startelf war. 3 Unentschieden, 16 Niederlagen. Ich hoffe wirklich mal, dass Frank Schmidt heute den Podcast nicht hört. Ja, ich weiß, er ist sonst regelmäßig, Grüße gehen auch raus, ja, sitzt im Albstüble, ist da eine Maultasche und hört den Podcast. Ja, ich hoffe, er kennt diese Bilanz nicht. Weil sonst wird es schwierig mit Hohnsack in der Startelf. Ja. Mann. Naja, du wirst uns vielleicht darauf einstimmen und ein flammendes Plädoyer halten für Matthias Hohnsack. Ja, das ist ja nun erstmal vollkommen klar, dass der Hohnsack auch wieder spielt von Beginn an, der hat er getroffen. Ne? Das muss man ja dann auch erstmal, das kommt ja nicht so häufig vor, dass die Heidenheimer das bejubeln dürfen. Dementsprechend, der ist auf jeden Fall wieder dabei. Wer nicht dabei ist, ist Schöppner, der hat die 5. Gelbe gesehen und auch Dorsch nach wie vor verletzt. Fraglich, Cienza und Kretzig in Leipzig beide angeschlagen gefehlt. Ich habe jetzt noch nicht Updates gesehen zu ihrem Gesundheitszustand. Kann sein, dass das nur eine kurze Pause war, aber da muss man erstmal noch abwarten, was denn da die letzten Updates von Frank Schmidt sein werden. 2-2 in Leipzig ist natürlich ein kleiner Mutmacher. Man hat ja nicht allzu oft gepunktet zuletzt. Dementsprechend, zwar hat man jetzt eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben und nicht gewonnen, aber es ist auch natürlich ein Punktgewinn, der nicht unbedingt zu erwarten war. Das nimmt man dann gerne mit aus Heidenheimer Sicht, gerade eben, weil es da unten im Abstiegskampf so eng zugeht. Ja, auch die Bochumer punkten mal wieder zwischendurch. Dementsprechend brauchte es diesen Punktgewinn auch, um zumindest den Relegationsplatz jetzt zu behaupten, dank der leicht besseren Tordifferenz. Also es ist eine ganz enge Kiste da unten im Moment. Ich glaube jetzt, da das Team in der Aufstellung, die es zuletzt gab, insgesamt überzeugt hat, rechne ich jetzt nicht mit allzu vielen Wechseln. Klar, der gelb gesperrte Schöppner muss ersetzt werden. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder eine defensivere Lösung mit Nihus zum Beispiel, der wieder fit ist und jetzt zuletzt auch Einsätze bekommen hat, oder auch eine offensivere Variante mit Beck oder Wanner im Team. Nicht ausgeschlossen ist auch, sollte Kretzig oder Cienza fit sein, dass sie dann Conte wieder auf die Bank verdrängen. Der war noch mit am unauffälligsten da aus der Offensive und ist auch vielleicht als Joker mit seiner Schnelligkeit immer ein bisschen bevorzugt von Frank Schmidt. Ja, das war das Problem. Ja, in Leipzig konnte seine Stärken gar nicht zeigen. Endlich Karnevalsstimmung, ne? Ja. Ja, ich bin super gut drauf heute. Ja, ich merke schon. Ja. Angriff, das werde ich gleich noch erwähnen, aber Pieringer hat natürlich jetzt auch mit seinem Tor und Startelf, scheint jetzt den Winterzugang Zivzivace erstmal auf die Bank verdrängt zu haben. Auf Gladbacher Seite, ja, da wird es auf der Torwartposition zumindest mal für dieses Wochenende eng. Omlin, rot gesehen, nach Notbremse, aber eben auch Nicolas verletzt. Dementsprechend musste Sippel ran, der dritte Mann, und der wird auch dieses Mal dann wieder im Tor stehen. Noch nicht wieder dabei, ebenfalls Reitz und Honorar. Gladbach ist auch so ein Verein, bei dem man manchmal das Gefühl hat, jetzt läuft es richtig gut, um dann einen ordentlichen Nackenschlag zu kassieren, wie jetzt eben 0-3 Heimniederlage gegen nach Notbremse, aber eben auch Nicolas verletzt. Dementsprechend musste Sippel ran, der dritte Mann, und der wird auch dieses Mal dann wieder im Tor stehen. Noch nicht wieder dabei, ebenfalls Reitz und Honorar. Gladbach ist auch so ein Verein, bei dem man manchmal das Gefühl hat, jetzt läuft es richtig gut, um dann einen ordentlichen Nackenschlag zu kassieren, wie jetzt eben 0-3 Heimniederlage gegen Augsburg. Das ist dann schon ein krasser Rückschlag, nachdem man vorher so bestimmt auch in Gladbach der ein oder andere Fan gedacht hat, ja Mensch, jetzt geht's aber hoch, jetzt kommen wir aber auf die europäischen Ränge und dann kommt sowas. Ne? Das ist also auch, ja. Natürlich geht es denen ein bisschen besser als den Bremern im Moment, aber verärgert dürfte auch der ein oder andere Gladbacher sein. Wobei, da gibt es wenigstens mildernde Umstände, dadurch, dass man eben so ewig in Unterzahl gespielt hat und dass man dann auch noch einfach einen dritten Torwart hat, der mit Bundesliga schon seit, ich sag mal, 5 bis 12 Jahren nichts mehr zu tun hat, ja, mit Tobias Sippel. Also, ja. Klar, ist erklärbar, trotzdem ist es halt wieder so ein... Klar, es ist super ärgerlich, aber ich würde jetzt erstmal sagen, das hat der Nähkästchenplauder mit dem Gladbach Intimus gesprochen. Mhm. Der U19-Torhüter Thiago Pereira Cardoso. Mhm. Mhm. Absolute Rakete. Ich weiß gar nicht, gibt es den schon? Ich kann mich im Moment bei Comunio nicht einloggen. Kannst du dich einloggen? Ich bin gerade auf der Seite und wollte mal gerade schauen. Da sehe ich jetzt keinen weiteren. Also im Moment ist in der Gladbacher Übersicht gibt es nur 3 Torhüter. Ja. Nicolas, Omlin und Sippel. Okay. Also ich habe den Tipp bekommen, dass Thiago Pereira Cardoso spielen wird. Sicher spielt? Nein, sicher spielen wird, aber die Vermutung ist da, dass er spielt. Na, schauen wir mal. Das wäre natürlich interessant. Ja. Dann, Jahrgang 2006. Ja? Ja. Niederländischer Staatsbürger. Mhm. Mehr weiß ich nicht, aber er soll bei der U19 überragend spielen und super Anlagen haben. Und also wenn an Gladbacher, also bei Sippel hast du ja nun gesehen, also das ist nichts. Ja, probieren kann man es auf jeden Fall. Vor allen Dingen, klar, ist ja Sippel ist ja eh ein Auslaufmodell. Dementsprechend, warum nicht dem Talent da jetzt die Chance geben? Und der hat zumindest Spielpraxis, ne? Das kommt halt auch dazu. Wenn auch natürlich auf ganz anderem Niveau. Aber also ich bin mir nicht sicher, dass Sippel spielt. Ja, nee, das stimmt, das ist ein gutes Argument, das kann durchaus sein. Das ist dann das Einzige, aber was sonst großartig zu erwarten ist, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass auch Player jetzt wieder in die Startelf zurückkehrt, wenn er fit genug dafür ist in der Offensive. Wäre vielleicht ein Gumu der erste Kandidat für die Bank. Ja, ansonsten, wenn man jetzt den milderen Umstand Platzverweis hinzunimmt und dann sagt, dann ist das erklärbar gegen Augsburg, dann kann auch der Rest der Mannschaft nochmal eine Chance genauso von Beginn an bekommen. Dementsprechend jetzt, wo du mir den vierten Torwart so schmackhaft gemacht hast, würde ich dann sagen, ja, weiß ich nicht, ob man sich den Sippel dann doch für 830 für dieses eine Spiel gönnen sollte. Ja, ansonsten habe ich auch überlegt, wenn ich bei Gladbach empfehlen soll, klar, es gibt Leute, die immer solide sind. Wenn ihr jetzt seht, ein Elvedi kostet 4,3 Millionen, bringt im Schnitt 4,1 Punkt pro Spiel. 67 hat er insgesamt gemacht, kann man sich eigentlich immer gönnen. Ansonsten weiß ich nicht, wen ich jetzt speziell für dieses Spiel herausheben soll. Niemand wirklich. Auf Heidenheimer Seite könnt ihr jetzt auch ein paar günstige Leute probieren. Also Nihus für 430 hat jetzt Startelf-Chancen. Conte für 760 ebenfalls nochmal, Beck 1,7 oder eben für ein bisschen mehr Geld. Klar ist Piringer, der dürfte jetzt vorerst wieder in der Spitze den Vorzug bekommen vor Tsitsipas. Und der hat ja im Saisonverlauf auch schon gezeigt, der Piringer, dass er ja auch seine Punkte macht. Also auch schon 86 geholt, auch 4,3 im Schnitt. Für 3,9 Millionen ist das ein recht günstiger Stürmer. Und der macht auch mal seine Tore, selbst wenn das Spiel vielleicht nicht so ausgeht, wie man sich das wünscht, aus Sicht der Heidenheimer. Ich habe auch überlegt, wie ich es tippen soll. Ich sag mal, in diesem Spiel gewinnt keiner. Ich glaube, die Heidenheimer erkämpfen sich noch einen Punkt und spielen 1-1. Nee, ich bin hier beim dritten Gladbacher Auswärtssieg. Wie gesagt, ich bin noch dabei, dass es ein Betriebsunfall war gegen Augsburg, begünstigt durch diese rote Karte, und bin hier beim 2-0 für Gladbach. Ja, kann auch passieren. Gut. Nächstes Spiel, der Kracher im Keller. Bochum empfängt die TSG Hoffenheim. Die Bochumer in dieser Saison 9-mal in Führung gelegen und nur 3 dieser Partien haben sie dann im Anschluss gewonnen. 67% der Führung hat Bochum verspielt. Das ist der höchste Anteil aller Teams. Also es ist nicht nur insgesamt am meisten, sondern die Prozentzahl. Insgesamt ist es vielleicht gar nicht am meisten, weil andere Teams halt deutlich häufiger in Führung gelegen haben. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem. In Wolfsburg ja wieder der Fall gewesen. Jetzt kommt Hoffenheim, die in dieser Saison schon 6-mal nach einem Rückstand gepunktet haben. Und zwar alle dieser 6 Partien waren unter Ilzer 2 Siege, 4 Remis. Das ist alleiniger Bundesliga-Bestwert. Heißt also, in kaum einem Spiel hat ein 1-0 fürs Heimteam weniger Aussagekraft als in diesem Spiel. Die Bochumer allerdings sehr gerne gegen Hoffenheim. Seit dem Aufstieg der Hoffenheimer 2008 hat Bochum gegen keinen anderen Club so oft gewonnen wie gegen Hoffenheim, 6-mal. Und 4 dieser 6 Siege, das waren die letzten 4 Heimspiele gegen die TSG, also 4-mal in Folge zu Hause, gab es ein Dreier für Bochum, dass so eine Siegesserie haben sie gegen keinen anderen Bundesligisten vorzuweisen. Schauen wir aufs Personal. Da fehlt auch nur in Anführungszeichen Boah, gegen keinen anderen Club so oft gewonnen wie gegen Hoffenheim, 6-mal. Und 4 dieser 6 Siege, das waren die letzten 4 Heimspiele gegen die TSG, also 4-mal in Folge zu Hause, gab es ein Dreier für Bochum, dass so eine Siegesserie haben sie gegen keinen anderen Bundesligisten vorzuweisen. Schauen wir aufs Personal. Da fehlt auch nur in Anführungszeichen Boadu. Natürlich eigentlich potenziell ein wichtiger Spieler für die Bochumer. Der fällt auf jeden Fall aus. Paslak, Holtmann und Hofmann, die sind alle angeschlagen und fraglich. Das Spiel gegen die TSG, natürlich muss man nur auf die Tabelle gucken, hat eine extreme Bedeutung. Aber auch ein ganz wichtiger Termin für die Bochumer findet einen Tag vorher statt. Nämlich am Freitag ist die mündliche Verhandlung zu der Partie Union gegen Bochum, wo dann entschieden wird, ob wirklich dieses Spiel für Bochum gewertet wird oder nicht. Wobei ich nicht weiß, ja, wie das beim ist da die mündliche Verhandlung und dann gibt es auch direkt ein Urteil, oder mündliche Verhandlung, wir lassen das mal jetzt 4 bis 5 Wochen sacken und melden uns mitten in der heißen Phase der Bundesliga wieder. Weiß ich tatsächlich auch nicht. Wer dann wie viele Punkte hat. Das ist halt im Moment eine ganz schwierige Situation. Ja. Leute, ne? Seht so, dass wir könnten auch 2 Punkte dran sein. Ja. Ja, nee, also dementsprechend wissen wir gar nicht genau, wie heiß dieses Kellerduell ist. Sollte die Partie bei 1-1 die Wertung dann doch bleiben, dann sind natürlich erstmal 7 Punkte zwischen Bochum und der TSG. Dann ist selbst bei einer Niederlage der Hoffenheimer Bochum nicht in Schlagdistanz. Ja, trotzdem natürlich ein enorm wichtiges Spiel für die Bochumer. Leistung in Wolfsburg hat absolut gestimmt, deswegen sehe ich auch keinen Grund, dass Dieter Hecking da irgendetwas verändert. Holtmann und Hofmann, das sind die beiden Startelf-Spieler, die fraglich sind. Fürs Wochenende sollte Holtmann ausfallen, dann wäre Wittek derjenige, der nachrückt und kann Hofmann nicht, dann kommt Broschinski rein. Ich glaube, so kann man das. Dieter Hecking sorgt für klare Verhältnisse, man muss nicht viel zu viel spekulieren. Ich glaube, so kann man relativ klar die Sache sehen bei dem Bochumann. Bei der TSG ungleich länger die Ausfallliste. Also da haben wir Baumann, Lenz, Bebu, Prömel, Loschek, Gendre, Peterson und Kabak. Das sind alles Spieler, die ausfallen bei der TSG. Dazu noch Kadarzabek, der krank die Partie verpasst hat gegen den VfB Stuttgart, und Özdigor, der ist nicht krank, sondern hat eine kleine Verletzung. Das ist die Aussage, die wir zu ihm haben, hat auch die Partie gegen Stuttgart verpasst. Beides sind Spieler, die wieder reinrücken würden, wenn sie denn fit sind. Prass und Akpoguma wären diejenigen aus der Startelf gegen den VfB, die dann runter müssten, für meine Begriffe. Und ansonsten erwarte ich eigentlich bei der TSG, die aufsteigende Form hat, keine Veränderung. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Da haben wir eine absolute Top-Empfehlung für meine Begriffe beim VfL Bochum, und das ist Matosz Bero, 3,9 Millionen. Viel zu günstig. Ja, viel zu günstig. 31 Punkte schon gemacht seit der Winterpause in 7 Einsätzen. 4,5 Punkte pro Spiel, ja, für 3,9, und das ohne Tor. Also es ist jetzt nicht so, dass er hat zweimal geknipst, das ist ein Ausreißer nach oben. Nee, der punktet extrem, extrem gut. Und dann bisschen weniger geil, sage ich mal, aber immer noch eine ganz gute Verpflichtung für mich. Das ist Sissoko. Der hat 16 Punkte gemacht in den letzten 3 Spielen, auch ohne Tor. Ja, das ist insgesamt auf die Saison bezogen ein bisschen weniger als bei Bero, was den Punkteschnitt angeht, aber da könnt ihr auf jeden Fall, finde ich, zu dem Marktwert auch wenig falsch machen. Marjovic, 1,61 Millionen, hat sich in der Abwehr wieder durchgesetzt, klar, durch das Tor, das er gemacht hat in Wolfsburg, dann sind da direkt 11 Punkte, das verzerrt so ein bisschen, aber auch bei der Partie gegen den BVB, an die du wahrscheinlich nicht so gerne denkst, Tim, da hat Marjovic 5 Punkte gemacht und hat jetzt auch erstmal seinen Stammplatz. Kann mich jetzt schon nicht mehr erinnern. Ja. Seinen Stammplatz in der Innenverteidigung wieder sicher. Und bei Hoffenheim, da werden wir später auch noch ein bisschen was hören. Auch von denen, die ich jetzt hier reinnehme, finde ich Özdigor interessant. Hoffe natürlich, dass er dann fit ist. Wenn er da kann, 4,7 Millionen, bislang 2 Einsätze, 8 Punkte. Das sieht ganz okay aus. Der Marktwert ist auch noch in Ordnung. Und Finn-Ole Becker hat sich seinen Stammplatz zurückgeholt, 2,38 Millionen, hat noch nicht so richtig geil gepunktet, aber einfach zu dem Marktwert würde ich es mal machen. Ja, im Moment ist er ein Startelf-Spieler. Das sind so die 2 heißesten Aktien. Marius Bülter kann man auch überlegen, 6,1 Millionen. Der hat auf jeden Fall auf die Saison gesehen einen ganz guten Schnitt von 4,6 Punkten pro Spiel. Da könnte man auch reingehen. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Bochum siegt das 5. Mal in Serie zu Hause gegen die TSG, und es gibt ein 2-1 gegen Hoffenheim. Ich glaube nicht, dass es so kommt. Ich glaube, die Hoffenheimer sind ein bisschen stabiler jetzt zuletzt, und eigentlich bräuchten sie vielleicht sogar mehr, aber es wird ein 2-2. Dann gehen wir rein in die letzte Partie am Samstagnachmittag. Der FC St. Pauli empfängt Borussia Dortmund. St. Pauli hat die letzten 3 Bundesligaspiele allesamt verloren. 4 Bundesliga-Niederlagen in Serie gab es in der laufenden Saison noch nicht. für St. Pauli. Dortmund hat hingegen zuletzt den höchsten Sieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Es gab 6:0 gegen Union. Und dann eine Statistik, hätte ich jetzt so spontan nicht gewusst. Der BVB hat in dieser Saison noch nicht zweimal in Folge gewonnen, Tim. Das ist auch spannend. Serie gab es in der laufenden Saison noch nicht für St. Pauli. Dortmund hat hingegen zuletzt den höchsten Sieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Es gab 6:0 gegen Union. Und dann eine Statistik, hätte ich jetzt so spontan nicht gewusst. Der BVB hat in dieser Saison noch nicht zweimal in Folge gewonnen, Tim. Das ist auch spannend. Also habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, aber überrascht mich auch nicht. Ja. Ja gut, wenn du auswärts natürlich nicht gewinnst, dann wird es auch schwierig, zweimal in Serie zu gewinnen. Ne. St. Pauli, letzten drei Bundesligaspiele auch ohne eigenes Tor geblieben. Vier torlose Partien in Serie wäre Einstellung des Vereinsnegativrekords für St. Pauli. Also da muss vielleicht, weiß ich nicht, kann Schlotterbeck nicht auch nochmal, der trifft auch ganz gern ins eigene Tor oder so. St. Pauli ein bisschen unter die Arme greifen. Naja, du wirst uns auf jeden Fall mal einstimmen auf diese Partie. Ja, bei St. Pauli. Da fehlen die Herren Burchard, Zoller, Metz, Sands und Gilavogi. Außerdem ist Saliakas im Teamtraining, womöglich im Kader, ist noch nicht ganz klar. Wagner soll behutsam aufgebaut werden, auch bei ihm von Sands ganz interessant kompensiert, nämlich nicht 1:1 im Mittelfeld, sondern er hat Sweet aus der Abwehr vorgezogen in die Zentrale und dafür ist van der Heijden von der linken Seite dann auf seine eigentliche Hauptposition in die Dreierkette zurückgerückt und Ritzka hat die linke Bahn übernommen. Es spricht jetzt auch wenig dafür, das Team zu verändern. Ritzka war leicht angeschlagen noch, sollte aber fit sein. Wenn er doch ausfällt, dann wird wohl eher van der Heijden wieder vorrücken und dann entweder, ja, wahrscheinlich Svigala in der Abwehr reinkommen, sowas gegen Mainz, als Ritzka raus musste. Also sieht so aus, als bleibt Smith erstmal im Mittelfeld bei den Kiezkickern. Das ist so die aktuelle Idee, die Blessin da hat. Und ja, es ist nicht so, als wäre sie nicht komplett aufgegangen. Es ist okay und es reicht ja auch. Die sammeln bisher munter ihre Punkte, um am Ende dann auch drin zu bleiben. Ich denke, das wird auch noch reichen für St. Pauli. Aber warten wir es mal ab. Das wird ja jetzt durchaus spannend, wie das mit dem BVB ist, der auswärts sich immer noch schwer tut zuletzt. Also es fehlt nur eine Matcher beim BVB. Brandt ist noch fraglich. Der hatte eine Muskelverhärtung und hat das letzte Spiel verpasst. Da habe ich noch nicht gehört, ob das jetzt sich länger hinzieht oder ob der jetzt wieder im Kader ist. Man könnte sagen, frei nach Forrest Gump, das Leben ist wie das Team von Borussia Dortmund. Man weiß nie, was man kriegt. Ne? Im Moment, es ist überraschend, ein 6:0 gegen Union, überzeugendster Sieg der Saison. Da reibt man sich schon verwundert die Augen, fragt sich, was war das denn jetzt für eine Leistung? Die hätte man ja gar nicht erwartet. Ich bleibe jetzt nach der Saison trotzdem erstmal skeptisch beim BVB. Ist das jetzt nachhaltig? Ist das die Wende? Geht's jetzt bergauf? Ist man in der Spur und gewinnt jetzt? Oder kassiert man dann doch bei St. Pauli wieder einen Rückschlag auswärts? Dementsprechend warten wir es mal ab. Ich bin gespannt. Klar ist, dass sich an der Startelf nicht viel verändern sollte. Also es könnte für mich auch bedeuten, dass Brandt jetzt erstmal auf der Bank bleibt und am Wochenende nochmal Reyna den Vorzug im offensiven Mittelfeld erhält. Auch Gittens, denke ich, wird erstmal Joker bleiben und Bayer erneut in der Startelf stehen. Und dann ja, müssen wir noch reden über Kani Chukwuemeka. Nach Einwechslung direkt überzeugt und zwar richtig stark. Tolle Bewegungen, tolle Pässe, die er gespielt hat in die Spitze. Der Junge hat schon was Besonderes an sich, habe ich so im Gefühl. Ist die Frage, wie fit er schon ist. Also auf Dauer könnte er auch diesen Posten von Brandt nehmen und dann so ein bisschen weiter offensiv spielen. Ich denke aber nochmal, dass er dieses Wochenende noch einmal von der Bank kommt. Der war ja auch noch nicht, hatte ja so seine Problemchen, seine Wehwehchen. Deshalb will man den auch nicht verheizen. Aber als Joker ist er auch sehr wertvoll für die Mannschaft. Daher denke ich, wird das so vorerst so aussehen. Was Tipps angeht bei St. Pauli, van der Heijden bleibt jetzt offensichtlich im Team. Also der ist nicht rausgegangen, sondern der geht jetzt sogar auf seine Stammposition in der Abwehr. 1,4 kostet der, ist ein ziemlich sicherer Starter, den ihr da bekommt. 380.000 im Moment kostet nur Metcalf. Der ist zumindest wieder im Kader und könnte über Einwechslungen nach und nach Einsätze sammeln. Dementsprechend für den Preis auch zumindest für Wertsteigerung nicht schlecht. Das gleiche gilt für Wagner, der im Moment nur 300.000 kostet, aber eben auch nicht mehr lang braucht, um wieder eine Alternative für die Startelf zu sein. Dementsprechend kann man sich da auch mal, ja, wenn man ein bisschen Geld über hat, sagen, das spekuliere ich mal und nehme den mal mit. Beim BVB würde ich es jetzt dieses Wochenende noch mit Reyna probieren für 2,9. Ich glaube, die Chance ist groß, dass er startet und ja hoffentlich auch eine gute Leistung bringt. Für die nächsten Wochen dann, ja, bei 8,7 würde ich es wagen, auch sagen, Chukwuemeka sollte man sich ins Team holen. Der kann richtig was leisten. Der kann dann auch seinen Wert nochmal ordentlich steigern, wenn er gute Leistungen bringt. Ähnlich sieht es bei Bayer aus. Ich glaube, wenn er drin bleibt, der hat jetzt ja auch Torbeteiligungen gesammelt, hat mal getroffen. Das könnte ihm auch gut tun. 8,5 kostet er im Moment. Ist jetzt auch ein Zeitpunkt, wo man es eher wieder mal probieren kann und das Risiko eingehen kann, ihn zu holen. Benze Baini auch ein tolles Spiel gemacht, 4,39 kostet der, ist da jetzt auch eigentlich die klare Nummer 1, auch wenn Svensson gute Spiele gemacht hat. Ich denke, Benze Baini bleibt drin und ja, macht dann auch eigentlich ordentliche Punkte. Ich bleib mal vorsichtig, was meinen Tipp angeht. Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, ja, Dortmund legt jetzt nochmal nach und schießt sich weiter hier den Frust von der Seele, sondern ich glaube, es wird knapp und es wird ein knapper 2-1-Sieg für Dortmund auswärts. Ja, ich glaube auch an Dortmund und habe hier ein 3-1. Ja. Der mich auch gerne. Schlotterbeck trifft auf beiden Seiten. Ja. Okay. Ja, das ist mein Tipp. Gut. Und damit ja, rein ist Top. Das müssen wir uns aufschreiben. Ja. Sehr spezifischer Tipp. Ah, da komme ich drauf zurück, wenn es denn so kommt. Keine Sorge. Das merke ich mir dann schon. Kommen wir zum Topspiel. Eintracht Frankfurt empfängt bei Leverkusen. Frankfurt hat erst auf beiden Seiten. Ja. Okay. Ja, das ist mein Tipp. Gut. Und damit rein ist Top. Das müssen wir uns aufschreiben. Ja. Sehr spezifischer Tipp. Ah, da komme ich drauf zurück, wenn es denn so kommt. Keine Sorge. Das merke ich mir dann schon. Kommen wir zum Topspiel. Eintracht Frankfurt empfängt bei Leverkusen. Frankfurt hat erst ein einziges Heimspiel verloren in dieser Saison. 11 Mal hat man zu Hause gespielt, 7 Siege, 3 Remis, Bombenbilanz. Heimniederlage gab es gegen Mainz. Das waren 1-3. Jetzt kommt Bayer Leverkusen und da hat Xabi Alonso, er hatte Lantec schon eingeholt und in Kiel hat er ihn jetzt überholt. 28 Auswärtsspiele in der Bundesliga in Serie ungeschlagen. Das ist keinem Trainer vorher gelungen. Also Mannschaften haben das länger geschafft, aber dann mit unterschiedlicher Besetzung auf der Trainerbank. Dementsprechend hat Alonso den Trainerauswärtsrekord aufgestellt. Übrigens ist das 80. Mal, dass diese beiden Teams in der Bundesliga aufeinandertreffen. Noch nie gab es ein 0-0. Ja, es gibt keine Partie, die es so oft gab, ohne dass nicht mindestens einmal es torlos blieb. Also Tore im Prinzip garantiert, dass Koch wieder starten kann. Letztlich chancenlos in München gewesen. Jetzt geht's nach dem Rekordmeister gegen den amtierenden Meister. Ist natürlich eine schwierige Phase für die SGE, die aber vermutlich wieder auf Götze in der Anfangsformation setzen können. Der war angeschlagen in München, hat Bahoya dafür begonnen. Ich gehe davon aus, dass das quasi wieder rückgängig gewechselt wird, dieser Wechsel. Koch, wenn er denn fit ist, es ist wirklich, ich sag 60-40, dass er dabei ist, dann wird er in die Innenverteidigung zurückkehren, kann einfach den Platz einnehmen des gesperrten Tutas. Wenn nicht, dann müsste Collins, der in München auf der Schiene gespielt hat, müsste Collins in die Innenverteidigung zurückgehen und Knauf würde dann drin bleiben, der ansonsten für meine Begriffe den Startelfplatz wahrscheinlich an Braun abgeben müsste. Das wäre so meine Tendenz. Skiri erwarte ich auch wieder in der Startelf für Højlund. Auch Skiri war ja angeschlagen vor dem Bayern-Spiel. Also da gab es ja vor allen Dingen gesundheitliche Gründe, dass er nicht von Beginn an gespielt hat. Bei Leverkusen Hinkapier gelb gesperrt, Terrier und Belousian sind verletzt. Teller plagen derzeit muskuläre Probleme, deswegen ist er fraglich für diese Partie. Bei Leverkusen, auch da natürlich, wirft die Champions League ihre Schatten schon voraus. Am Mittwoch das Spiel in München. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen abhängig ist, auch wie Freitagabend das Spiel der Bayern läuft. In Stuttgart sollten die Bayern sich einen Ausrutscher erlauben, dann vielleicht doch nochmal Blut lecken in der Bundesliga und ransaugen und die vermeintlich stärkste Elf aufbieten. Und ansonsten könnte ich mir schon vorstellen, dass, ja, wie es bei Alonso immer ist, dann zaubert er irgendwas aus dem Hut und es wird viel rotieren. Ja, Radetzky wird, glaube ich, wieder spielen. Da hat Kova ja nochmal einen Einsatz bekommen in Kiel. Ta und Chaka gehen eigentlich nie raus. Tapsoba spielt auch sehr viel. Und dadurch, dass jetzt Hinkapier auch gesperrt ist, glaube ich, können wir uns bei Tapsoba auch ziemlich sicher sein. Und sonst ist sehr, sehr vieles möglich. Ja, also ich glaube, er wird, jetzt hat er zuletzt ohne echten Neuner gespielt, also weder Schick noch Boniface in der Startelf. Ich glaube, einer der beiden wird jetzt spielen. Ist ja Quatsch, was ich erzähle. Schick hat ja gespielt in Kiel. Das war das Bayern-Spiel davor, wo er ohne Neuner gespielt hat. Aber Schick hat ein bisschen hängend agiert. Adli auch vorne drin, der das auch nach Verletzung gut gemacht hat. Den hat Alonso auch sehr gelobt. Also es ist auf jeden Fall insgesamt eine sehr undurchsichtige Situation bei Leverkusen. Selbst ein Florian Wirtz, ja, nicht unantastbar, nur aufgrund natürlich der Situation, dass es Mittwoch nach München geht. Ja, also das finde ich ganz, ganz schwierig im Moment bei Leverkusen. Da sind auch einfach dadurch, dass im Prinzip von den Leuten, ja klar, Terrier hat viele Startelf-Einsätze gehabt, Hinkapier ist gesperrt und ansonsten ist davon auszugehen, dass alle, die für einen Startelf-Platz in Frage kommen, auch wirklich mit dabei sind. Und dann finde ich es sehr unschön für Comunio. Auch das übrigens ein Argument, Pro-Player zu sein bei Comunio. Und mit Live-Auswechslung, natürlich tut es trotzdem weh, wenn man, weiß ich nicht, ein Spieler wie Garcia, der kostet 8 Millionen, wir wissen, wenn er spielt, punktet er grandios, wenn er nicht spielt, punktet er logischerweise nicht. Ja, ja, schwierig, das genau einzuschätzen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen zu dieser Partie. Bahoya, auch wenn ich glaube, dass er seinen Platz räumen muss für Götze, Marktwert mit 1,79 Millionen ist wirklich noch sehr gut. Wahi hat sich noch überhaupt nicht empfehlen können. Dasselbe gilt für Batshuayi in der Offensive bei den Frankfurtern. Topmüller hat auch klar gesagt, Wahi traut er die Startelf noch nicht zu. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Bahoya sowas wie der 12. Mann ist in der Offensive. Vielleicht bekommt er auch hier und da mal einen Startelf-Einsatz, wenn andere gesund sind. Auch die Eintracht startet ja jetzt ins Achtelfinale der Europa League, da geht's gegen Ajax. Klar weiß man nie, wie lange sind sie noch im Wettbewerb dabei, aber Bahoya sicherlich ein Rotationsspieler für 1,8 Millionen bei der Eintracht, würde ich zuschlagen. Im Moment, ganz klar muss man sagen, die dritte Macht im deutschen Fußball hinter den Bayern und Leverkusen. Ja, da würde ich reingehen. Was, ist doch der BVB, oder? Bald wieder, bald. Wie lange sind sie noch im Wettbewerb dabei? Aber Bahoya sicherlich ein Rotationsspieler für 1,8 Millionen bei der Eintracht, würde ich zuschlagen. Im Moment, ganz klar muss man sagen, die dritte Macht im deutschen Fußball hinter den Bayern und Leverkusen. Ja, da würde ich reingehen. Was, ist doch der BVB, oder? bald wieder, Tim. Ja, Robin Koch, 3,95 Millionen ist der Marktwert. Vor seiner Verletzung stand er bei über 6. Der wird deutlich steigen, wenn er wieder fit ist. Vielleicht wissen wir heute oder morgen das schon mehr. Ich würde es trotzdem jetzt mal machen. Ja, schlechtestenfalls verpasst ihr mit ihm noch das Spiel gegen Leverkusen. Aber spätestens danach sollte er wieder dabei sein. Und das auch ein Spieler, der eigentlich unverzichtbar ist. Auf Leverkusener Seite finde ich Tapsoba mit einem Marktwert von 4,89 Millionen ein sehr ordentliches Investment. Er hat 4 der letzten 5 Bundesligaspiele in der Startelf gestanden. Ich glaube, einen viel besseren Schnitt werdet ihr bei Leverkusener Spielern nur selten bekommen und schon gar nicht zu diesem Marktwert. Ja, Tapsoba. Würde ich noch machen. Und ich glaube aber, ich habe so ein Gefühl, Tim. Ja. Die Leverkusener haben, glaube ich, ein Spiel, nachdem sie diese Rekordserie international, also mit diesen 7, ich glaube, es wird ein torreiches Spiel. Eines, was man gerne sehen möchte, gerade als neutraler Zuschauer, ich sage, Leverkusen gewinnt 3-2. Okay, hoffentlich nicht. Gut, gehen wir rein in den Sonntag. Union Berlin empfängt Holstein Kiel, Steffen Baumgart bei Union. 7 Punkte aus 8 Bundesligaspielen, ist jetzt keine geile Bilanz, es reicht aber derzeit, um sich einen ordentlichen Abstand zum Keller zu erspielen. Ja, so ist die Ausgangslage. Theoretisch könnten es natürlich auch 6 Punkte sein. Auch hier müssen wir die Lage so ein bisschen abwarten. Und dann ist auch die Frage, wie abstiegsbedroht ist Union? Im Moment stehen sie bei 24 Punkten zu 15 Punkten auf dem Relegationsplatz bei Heidenheim und Bochum. Das ist noch sehr komfortabel. Ja, es könnten aber auch 17 Punkte Bochum auf dem Relegationsplatz sein und Union hat 23 Punkte und dann sind es 6 Punkte. Also da hängt viel an dieser DFB-Entscheidung. Deswegen hoffe ich auch mal, dass wir da jetzt diese Woche endlich Klarheit bekommen, wie das Ganze aussieht. Holstein Kiel in der Rückrunde noch keinen Sieg gefeiert, nur 2 Punkte geholt, 2 Remis, 4 Niederlagen. Das Glück aus Kieler Sicht, ja, es gibt noch 2 andere Vereine, die im Moment punktemäßig auf Augenhöhe sind, zumindest der Relegationsplatz ja noch für alle da absolut in Reichweite. Und die Kieler ja auswärts noch nicht gewonnen, aber dafür immerhin immer ein Tor geschossen, auswärts. Und jetzt wird es aber besonders schwer, denn Union 11 Gegentore nur in den Heimspielen. Da sind nur die Mainzer und die Bayern noch besser, was die Heimabwehr angeht. Wobei man sagen muss, was diese Clubs dann besser machen, ist zu Hause auch mal ein Tor schießen. Ja, da gab es auch nur 11 Tore in 11 Heimspielen für Union Berlin. Und da sind nur Heidenheim und St. Pauli schwächer. St. Pauli erst 7 Heimtore. Übrigens, Heidenheim 9. Ja. Du darfst uns dann mal erzählen, was wir sonst noch wissen müssen vor diesem Spiel, Tim. Ja, bei Union gibt es erstmal eine schlechte Nachricht für Aljoscha Kemmlein. Der hat eine OP sich unterziehen müssen nach einer Fußverletzung. Dementsprechend die Saison ist für ihn bereits beendet. Außerdem nicht dabei weiterhin Sko und Ogbe Mudia. Leicht fraglich noch Vogt. Der könnte in den Kader zurückkehren. Da muss man aber auch noch final abwarten, was da jetzt der Stand der Dinge ist bei ihm. Ja, Union hat sicher gehofft nach dem 4-0-Sieg in Hoffenheim vor 2,5 Wochen, dass das die Wende ist. Aber dann gab es 2 Niederlagen in Serie und das 0-6 in Dortmund tat natürlich besonders weh. Deutlich wichtiger wird jetzt dieses Spiel. Das ist ja auch durchaus interessanter Spieltag, ne? Also Bochum gegen Hoffenheim und jetzt auch Kiel gegen Union. Jeweils Spiele, in denen nochmal ja sich Teams von unten rankämpfen könnten und eben dann auch andere nochmal mit in den Abstiegskampf hineinziehen. Dementsprechend wichtig wäre es für Union, wenn man das jetzt verlieren würde, steckt man tief drin. Beim Sieg könnte man sich ein Stück absetzen. Daher, ja, mal sehen. Es sind auch einige Wechsel möglich. Auch beim letzten Mal gab es mehrere. Und jetzt, wenn man so deutlich verliert, dann natürlich erst recht wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass Trimmel mal eine Chance für Juranovic hinten rechts bekommt. Das war einer der schlechtesten im BVB-Spiel. Im Mittelfeld sind auch Haberer und Benesch. Die ersten Nachrücker könnten reinkommen in der Offensive. Kommen auch Skarke, Ljubicic, Partien in Frage für einen Platz in der Startelf. Ich finde es schwer vorherzusagen, wie jetzt die erste Elf aussehen wird von Union nach dieser Klatsche. Das, weiß wahrscheinlich nur Steffen Baumgart. Bei Kiel fehlt Tolkien, der hat einen Muskelfaserriss. Außerdem noch nicht dabei Erras, Kleinebekel, Johansson und Bernhardsson. Bei den beiden letzteren ist es aber jetzt langsam auch schon das Ende der das Licht am Ende des Tunnels, also es wird nicht mehr lang dauern, dass sie da wieder dabei sind. Dann haben wir noch Pichler und Nekić, die haben beide zuletzt mit muskulären Problemen gefehlt, wird auch eng für dieses Spiel. Dafür sicher wieder zurück ist Steven Skripski, der ist im Training und auch ein Kandidat für die Startelf. Das 0-2 gegen Leverkusen war jetzt aus Kieler Sicht natürlich keine Katastrophe, damit musste man rechnen. In Berlin sollte man aber tunlichst mal was Zählbares holen, um den Anschluss wenigstens an den Relegationsrang zu halten oder da auch vielleicht sogar drauf zu springen, je nachdem, wie das bei den anderen ausgeht. Bochum, Heidenheim haben ja zuletzt auch mal gepunktet. Ja, und da kann sich auch mehr tun bei Kiel. Beim letzten Mal gab es gleich 6 Wechsel in der Startelf. Also Marcel Rapp ist durchaus veränderungsfreudig. Sollte Nekić doch fit werden, dann krückt er wohl wieder in die Dreierkette, sieht aber jetzt nicht danach aus, also dürfte Ivesic noch drin bleiben. Holtby und Porat machen auch Druck auf Knutzen und Jawoczek und im Angriff Arp und auch gerade eben Skripski Alternativen, um Machino am Wochenende aus der Startelf zu verdrängen. Auch bei Kiel finde ich es nicht ganz einfach. Sollte Nekić doch fit werden, dann krückt er wohl wieder in die Dreierkette, sieht aber jetzt nicht danach aus, also dürfte Ivesic noch drin bleiben. Holtby und Porat machen auch Druck auf Knutzen und Jawoczek. Und im Angriff Arp und auch gerade eben Skripski Alternativen, um Machino am Wochenende aus der Startelf zu verdrängen. Auch bei Kiel finde ich es nicht ganz einfach vorherzusagen, eben weil Rapp auch mal im größeren Stil was ändert, was genau jetzt dann die Aufstellung sein wird an diesem Wochenende. Aber es gibt dann eben einige Empfehlungen, die ich da mal aussprechen würde. Auf Unioner Seite Haberer für 1,4, Trimmel 1,0. Sollte Ilic doch wieder starten, ist er für 4,0. Gerade gegen Kiel auch eine gute Wahl. Rothe, glaube ich natürlich weiter dran. Guter Junge für 2,5. Jetzt spielt er gegen Ex-Club Kiel. Daher auch den würde ich mir holen für die Partie. Johansson, 350.000 nur, ernährt sich dem Comeback. Das ist also jemand, den ihr jetzt gerade günstig bekommt, zumindest mal um ein bisschen Wertsteigerung mitzunehmen. Sonst ist Kiel natürlich, was Punkte angeht, nicht unbedingt verlässlich. Man könnte es aber bei Kiel auch mal probieren mit Harris jetzt in dieser Partie für 4,9 oder auch Rückkehrer Skripski für 2, dass Union zu Hause gewinnt. Ja, und jetzt seid ihr alle gespannt, was ich tippe. Ich nehme 1-0. Komm, ja, 1-0 für Union. Ist, glaube ich, die wahrscheinlichere Variante als das 2-1, aber ja, wollte es nicht genauso machen wie du. Ja, nee, kann man verstehen. Gut, deswegen hast du ja auch kein 7-1 für Wolfsburg getippt wahrscheinlich, ne? Eben, ja, wollte ich natürlich auch. Das war das naheliegendste Ergebnis des Wochenendes, aber... Naja, gut. Glaubst du das wirklich? Die sollen mir nicht ankommen da. Die sollen jetzt nicht angekrochen kommen. Ja, das Schlimmste wäre jetzt irgendwie dann wieder so 2 Spiele in Folge gewinnen und dann denkst du doch wieder, nee, die sollen jetzt einfach abkacken, ohne da hinten reinzukommen. Aber ich will jetzt auch nicht schon wieder irgendwann wieder anfangen zu rechnen und dann nachher sagen, ja, hätte man mal in den Heimspielen irgendwie gegen Heidenheim, Augsburg, Hoffenheim und wie die ganzen Krampen heißen, nicht reihweg die Punkte liegen gelassen, ne? Ja. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, Augsburg gegen Freiburg. Letzte Partie, über die wir sprechen wollen. Augsburg seit 7 Bundesligaspielen ungeschlagen. 4 davon hat man gewonnen. So eine lange Serie gab es zuletzt vor 9 Jahren. Und der Vereinsrekord, der steht bei 8 ungeschlagenen Bundesligaspielen in Folge. Den könnte man also einstellen. Eine Quizfrage wollte ich eigentlich eben noch stellen, Tim, an dich. Aber ist egal, mach ich am Ende. Ich notiere mir das gerade mal, damit ich das dann weiß. Könnt ihr euch alle schon drauf freuen? Das ist eine tolle Frage. Fällt mir ein, wo ich das bei Augsburg gesehen habe. Ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehmen möchte. Werden wir da zum Abschluss nochmal machen. Hat jetzt inhaltlich hiermit nichts zu tun. Deswegen mache ich da mal weiter nach dem kleinen Exkurs. Freiburg, einzige Mannschaft, die letzten 4 Bundesligaspiele alle gewinnen konnte. Der Vereinsrekord von 5 Bundesligasiegen in Serie wackelt jetzt also auch. Also beide Teams könnten einen Clubrekord einstellen. Es geht nur nicht, dass es beides auf einmal klappt. Ja, das geht nicht. Nur der eine oder der andere. Heißt aber auch, ein Vereinsrekord wird auf jeden Fall eingestellt. Unabhängig davon, wie dieses Spiel ausgeht. Augsburg hat die beste Abwehr 2025. 3 Gegentreffer erst kassiert. Und in keinem einzigen Spiel mehr als ein Gegentor hinnehmen müssen. Das ist natürlich eine Top-Bilanz. Und insgesamt seit 3 Bundesligaspielen ohne Gegentor, das ist schon eingestellt, der Vereinsrekord. Also jetzt ein 0-Spiel gegen Freiburg, das wäre dann sogar alleiniger Clubrekord. Und die Freiburger, auch da seht ihr, wie es im Moment wirklich läuft bei den beiden. Schon seit 4 Partien ohne Gegentreffer, Vereinsrekord steht bei 5. Also einiges ist möglich in dieser Partie. Bei der Augsburg einige Spieler fehlen, wie auch schon zuletzt. Berisha, Pedersen, Gumni, Kabadayi und Oxford sind nicht mit dabei. Außerdem ist Kudusu angeschlagen. Aber die Stammelf hat sich sowieso gefunden. Nach dem 3-0 in Gladbach ist man jetzt endgültig im Niemandsland der Tabelle angekommen. Das ist positiv, weil man halt zu diesen Clubs gehörte, die eigentlich eine Zeit lang da diese nicht überbrückbare Mittelfeldlücke, wo da irgendwie 7 Punkte oder so aufklafften, die hat man jetzt zugefahren. Aber nach oben ist der Weg auch weit. Also müsste man schon konstant so weiterpunkten, wie das im Moment der Fall ist. Und ich glaube, es kam für Augsburg auch, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, schon ein bisschen was zusammen, dass sie eben so stark gepunktet haben, wie das jetzt ist, wie es im Moment läuft. Wenig Grund gibt es auf jeden Fall für Sorup viel zu ändern. Cesiger, da hat er so einen Zweikampf ausgerufen mit Schlotterbeck. Zuletzt hat Cesiger gestartet, gibt jetzt eigentlich keinen Grund, das zu wechseln. Aber Schlotterbeck ist auch eingewechselt worden. Also es gibt so ein bisschen Jobsharing, muss man jetzt mal sehen. Tietz, bisschen überraschend, dass er für Isende angefangen hat. Ich weiß nicht, ob Isende vielleicht nicht ganz bei 100% war. Das auf jeden Fall auch ein relativ offenes Duell in der Sturmspitze. Jensen, 2-mal in Folge offensiv begonnen, Redspitschein nur auf der Bank. Ich glaube, dass wir das wiedersehen, aber das ist auf jeden Fall, das sind die wackeligsten Positionen, also links in der Dreierkette, vorne im Sturm und dann die Jensen-Position. Ich würde jetzt erstmal ich glaube, es geht wieder so los, wie in Gladbach. Wobei ich Isende gegenüber Tietz ist schon eine knappe Kiste vorne in der Spitze. Bei den Freiburgern nur Tschre noch, der Langzeitverletzte, nicht mit dabei. Rosenfelder, der ist krank, hat das Werder-Spiel verpasst. Muss man jetzt abwarten, ob er dann da wieder zur Verfügung steht. Klarer Sieg gegen Werder, wobei man jetzt rückblickend sagen muss, 5-0. Hätte man da nicht ein bisschen mehr machen können. Und man musste wirklich nicht so viel dafür tun. Das ist ja das Schöne an der Spitze. Bei den Freiburgern nur Tschre noch, der Langzeitverletzte, nicht mit dabei. Rosenfelder, der ist krank, hat das Werder-Spiel verpasst. Muss man jetzt abwarten, ob er dann da wieder zur Verfügung steht. Klarer Sieg gegen Werder, wobei man jetzt rückblickend sagen muss, 5-0. Hätte man da nicht ein bisschen mehr machen können. Und man musste wirklich nicht so viel dafür tun. Das ist ja das Schöne. Man muss einfach ein bisschen abwarten und gucken, dass Werder sich selber schlägt. Das hat sehr gut funktioniert. Gut möglich, dass dieselbe Elf beginnt, wie gegen die Bremer. Dingschi kam aber rein, hat einen Assist geliefert, seit längerer Zeit mal wieder eine Torbeteiligung. Und ich fand auch Röhl nicht so besonders gut gegen Bremen. Dementsprechend könnte ich mir das vorstellen. Das ist eben das Kuriose. Ja, das 3-0 war die erste Torchance aus dem Spiel heraus für Freiburg. Also es war jetzt, der Spiel geht 5-0 aus. Ich muss zugeben, ich habe nach dem 3-0 habe ich es nicht mehr weitergeguckt. Ja? Irgendwo ist mir dann auch meine Zeit zu kostbar. Aber sagen wir mal so, davor ist das eines dieser klassischen Spiele, wo es eigentlich nicht viele Gründe gibt, warum du eigentlich hinten liegst. Aber ja, und Freiburg hat sehr ordentlich. Cesiger, 2,47 Millionen, ihn habe ich schon häufiger hier gehabt, weil er einfach sehr, sehr gut punktet, wenn er auf dem Platz steht, 21 Punkte in seinen 5 Spielen für den FC Augsburg, also mehr als 4 pro Spiel, zu dem Marktwert gibt es nicht so häufig, ja, da könnt ihr auf jeden Fall reingehen. Onyeka könnt ihr machen für 3,09, faszinierende Konstanz übrigens von Onyeka in 2025, ja, vom 16. bis zu diesem Spieltag in dieser Reihenfolge Punkteausbeute 4-4-3-3-3-3-4. Das sind die Punkte von Onyeka. Ihr wisst, ja, das ist das Gegenteil der Pralinen-Schachtel von Forrest Gump. Ja, bei Onyeka wisst ihr, was ihr bekommt. 3 oder 4 Punkte. Ja, finde ich zu dem Marktwert absolut in Ordnung. Bei Freiburg finde ich insgesamt nicht die besten Optionen. Also die Top-Optionen haben einen hohen Marktwert und dann haben sie nicht so viele Spieler dahinter, die aber richtig gut punkten. Maxi Eggestein für 3,11 finde ich noch okay vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ansonsten ist da jetzt niemand, der mir so wirklich ins Auge sticht bei den Freiburgern. Und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, dass es ein enges Spiel wird und am Ende steht ein 1-1. Ich glaube tatsächlich, dass die Augsburger ihr achtes Spiel in Folge ohne Niederlage schaffen. Das glaube ich auch. Spiel, ja, genau, sind wir uns einig, aber ich sage, sie gewinnen sogar, und zwar 1-0. Okay, gut, und dann kommen wir zur Top 3 der Woche, 5,5 bis 8 Millionen. Das ist das Marktwertsegment, was wir uns heute angeschaut haben für euch und so ein bisschen durchforstet haben. Ich finde das immer, ehrlich gesagt, könnt ihr auch selber immer mal machen, dass ihr euch solche bestimmten Barrieren setzt und dann einfach mal guckt, weil ich finde es wirklich immer wieder überraschend, wenn man in die Recherche reingibt, dann findet man doch immer den einen oder anderen, den man so jetzt beim grob rübergucken, der einem da vielleicht durch die Lappen gehen würde. Gilt, glaube ich, nicht für deine Nummer 3. Den hätte ich zumindest durchaus auch so auf dem Schirm gehabt. Ja. Du darfst ihn jetzt natürlich trotzdem sehr gern vorstellen. Ja, klar. Ich finde es bei allen trotzdem interessant, wie was einem auffällt, wie die punkten, ohne dass sie großartig an Toren beteiligt sind. Das finde ich auch immer spannend. Das gilt zum Beispiel für die Nummer 3. Bei mir Anton Stach, 7 Millionen, 91 Punkte, 4,5 pro Spiel. Klar, bei Hoffenheim gesetzt in der Zentrale, hat erst ein Tor und eine Vorlage auf dem Konto. Trotzdem eben einer der Top-Mittelfeldspieler bei Comunio. Und das eben auch noch zusätzlich. Er spielt bei einem Abstiegskandidaten keine gute Saison insgesamt bei Hoffenheim. Und trotzdem punktet der so souverän und so gut. Deswegen klare Kaufempfehlung. Ja, absolut. Und gegen wen hat er das Tor gemacht? Wir wissen es alle natürlich. Ja, im Weserstadion trifft es sich besonders an. Besonders einfach. Ja. Na gut, kommen wir zu meiner Nummer 3. Dennis Wawro vom VfL Wolfsburg, 7,5 Millionen. Das ist zum Beispiel so jemand. Da würde ich jetzt erstmal den Marktwert sehen und denken, boah, das ist aber eine Menge Holz. weiß ich nicht. Für einen Abwehrspieler, warum? Der hat aber seit der Winterpause 40 Punkte gemacht. 40 Punkte, genau 5 Punkte pro Spiel. Und damit ist er in diesem Marktwertsegment der Spieler mit den meisten Punkten, der noch nicht getroffen hat. Alle anderen Spieler in diesem Marktwertsegment, die mehr Punkte haben als Dennis Wawro, haben mindestens einen Treffer auf dem Konto. Ja, und das ist natürlich bärenstark. Ja, bärenstark. Und als Innenverteidiger irgendwann fällt auch vielleicht mal ein Tor am Standard vom Laster. Ja, aber selbst wenn nicht. Ja, also die 5 Punkte pro Spiel, das bringt er jetzt ja schon über den Zeitraum von 8 Spieltagen. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagen, okay, da ist das Betrachtungsfenster vielleicht ein bisschen klein. Das ist richtig, richtig stark. Wolfsburg ist stabil im Moment. Von daher bin ich bei Dennis Wawro da absolut dabei. Absolut. Sieht auch ähnlich aus bei meiner Nummer 2. Auch der ohne eigenes Tor, ein Verteidiger mit sehr vielen Punkten. Diogo Leite, 7,1 Millionen, 102 Punkte geholt, 4,6 pro Spiel. Er ist der 7. beste Verteidiger bei Comunio in der gesamten Liga, obwohl er auch bei einem Abstiegskandidaten spielt und eben ein Tor per Vorlage, eine Beteiligung dran hatte gegen den BVB im Hinspiel. Also auch da eine starke Bilanz einfach. Jemand, den ihr der einfach souverän richtig gut punktet, ohne dass er unbedingt, dass seine Mannschaft unbedingt immer gut spielt. Ja, absolut. Kann ich mitgehen. Und es ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber was mir aufgefallen ist, eine Beteiligung dran hatte gegen den BVB im Hinspiel. Also auch da eine starke Bilanz einfach. Jemand, den ihr der einfach souverän richtig gut punktet, ohne dass er unbedingt, dass seine Mannschaft unbedingt immer gut spielt. Ja, absolut. Kann ich mitgehen. Und es ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber was mir aufgefallen ist, Wolfsburg haben nicht so viele auf dem Schirm. Ja, das ist so. Aber Comunio-mäßig sind da spannende Optionen, denn auch mal Nummer 2 kommt vom VfL Wolfsburg und das ist Patrick Wimmer. 7,24 Millionen. Ja, und das Schöne ist an Patrick Wimmer, ja, es gibt ja Spieler, da sind wir große Fans von, aber die jeweiligen Vereinstrainer nicht. Bei Wimmer ist es so, dass Ralf Hasenhüttl im Prinzip im Moment gar nicht rauskommt aus dem Schwärmen, wie stark Wimmer agiert und aufspielt. Und vielleicht ist er auch ein Comunio-Spieler und deswegen findet er ihn so gut. Wenn wir auf seine Bilanz schauen nach der Winterpause, 37 Punkte in 7 Einsätzen. Einmal hat er gelb gesperrt gefehlt, also deswegen kommt er nur auf 7 und nicht auf 8 Einsätze. Und wenn man ihn da nicht gebracht hat, dann hat er in den anderen 6 Partien, die er einsatzfähig war und nicht gesperrt, 39 Punkte gemacht. Und das mit nur einem Tor. Ja, ein Schnitt von 6,5 Punkten pro Spiel. Ja, also das kann sich absolut sehen lassen. Und wie gesagt, er ist immer bei diesen Aufstellungsseiten, dann sieht man immer Wimmer, kommt da vielleicht doch nochmal jemand anders ran, Dardai, Gerhard oder wie auch immer die Alternativen heißen, glaube ich nicht. Ja, Hasenhüttl, so sehr, wie er immer von Wimmer schwärmt derzeit, bezeichnet ihn als seinen Unterschiedsspieler. Es wäre ganz komisch für meine Begriffe, wenn er da rausrücken würde. Ja, 7,24 Millionen finde ich da noch absolut top für das, was er reinbringt. Und auch, wenn ihr jetzt die Gesamtbilanz guckt, dann denkt ihr, ja, aber so geil ist er doch nicht. Der Kollege hat minus 12 Punkte gemacht, als er rote Karte gesehen hat in Bremen. Minus 12 Punkte. Das drückt natürlich so eine Gesamtbilanz erstmal deutlich runter. Ja, und wenn er jetzt davon ausgeht, okay, wird jetzt sich nicht noch eine zweite rote Karte abholen in dieser Saison. Ja, also gut ist es. Kann das. Ja, absolut. Dein Spitzenreiter, Tim. Mein Spitzenreiter, den habe ich auch deswegen dahingesetzt, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil er auch im Vergleich zu den anderen nochmal günstig ist. Wir haben ja gesagt, wir gehen auf das Segment 5,5 bis 8. Die anderen, die wir hier nennen, kosten aber auch alle mindestens 7. Er nicht, meine Nummer 1, Erik Smith, der kostet nämlich 5,8 nur. 93 Punkte geholt, 4,43 pro Spiel. Ist bei St. Pauli natürlich gesetzt, hat bisher ein einziges Tor erzielt, sonst war er an keinem beteiligt, wird aber jetzt interessanter, weil er eben letzte Woche ins Mittelfeld geschoben wurde und da wahrscheinlich auch erstmal bleiben wird. Das heißt, er ist schon mal näher am gegnerischen Tor und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch mal künftig öfter an Toren beteiligt ist, steigt. jetzt schon in den Top 10 der Verteidiger bei Comunio. Und jetzt als Mittelfeldspieler nochmal ein ganzes Stück interessanter aus meiner Sicht. Daher ist das für mich die Nummer 1. Ja, und Grüße an dieser Stelle immer wieder an unseren Kollegen Tim Eckhardt, ja, der uns da ja schon in der Sommerpause eine Sprachnachricht zugeschickt hat, was Smeed für ein Knaller ist. Ja, also, absolut. Recht behalten. Ja, absolut. Kommen wir zu meiner Nummer 1 und das ist jemand, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist genau so ein Spieler, den ich, wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte, in dieser Form überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt hätte, wie unfassbar stark der im Moment performt. Das ist Krislin Matsima vom FC Augsburg. 7,8 Millionen ist der Marktwert. 3 Punkte, damit ist er ins Jahr gestartet. Seitdem, ja, in der Reihenfolge. 6 Punkte, 6 Punkte, 12 Punkte, da hat er ein Tor gemacht. 8 Punkte, 8 Punkte, 7 Punkte, 7 Punkte. 57 Punkte in diesem Kalenderjahr gemacht. Ja, damit ist er mit Abstand, mit großem Abstand, 14 Punkten Vorsprung vor dem Zweitbesten aus diesem Marktsegment, der beste Spieler seit der Winterpause. Ja, also unter 8 Millionen keiner, der ihm das Wasser reichen kann. Und das Interessante ist, die 14 Punkte Vorsprung hat er übrigens auf Hollerbach, der glaube ich 95% seiner Punkte in einem Spiel gemacht hat, wo er drei Tore gemacht hat. Ja, und dann ist eben sehr, ja, Toni Janschke würde sagen, volatil der Kollege. Ja, wir haben Matsima, der einmal 12 Mal gepunktet hat, als er das Tor geschossen hat, in den Spielen ohne Tor 6, 6, 8, 8, 7, 7 Punkte. Unfassbar. Unfassbar. Also das ist wirklich Wahnsinn, was er im Moment abreißt. Natürlich hängt das damit zusammen, dass Augsburg die beste Defensive hat in 2025, ob das sich nicht vielleicht auf einem etwas anderen Niveau einpendelt. Aber der Kollege, ja, der hat bei 7 Einsätzen, einmal hat er gefehlt, in 7 Einsätzen 57 Punkte gemacht. Da hat er auch ein bisschen Luft nach unten und ist immer noch ein Top-Einkauf. Einzige kleine Wermutstropfen bei Matsima steht im Moment bei 4 Gelben Karten. Ja, also ihr müsst damit rechnen, dass er vermutlich zeitnah irgendwann eine Gelbsperre absitzen muss. Würde ich mit ihm durchgehen. Ich würde ihn gar nicht verkaufen dann. Bekommt er, also wenn er das nur annähernd halten kann, ich glaube auch, dass der Marktwert noch einen Tick höher, 1-2 Millionen vielleicht sogar nach oben geht, wenn mehr Leute realisieren, wie gut er eigentlich im Moment punktet. Aber das ist was zum Beispiel, das hatte ich so in dieser Form nicht auf dem Zettel bei Matsima. Das ist einfach überragend drauf, ja, derzeit. In der Tat. Deswegen meine Nummer 1. Gut, und wenn du nichts ergänzen willst, Tim, dann sind wir da durch. Ich habe nichts zu ergänzen. Genau, und dann haben wir noch einen, der nach oben geht, wenn mehr Leute realisieren, wie gut er eigentlich im Moment punktet. Ja, weil das ist was zum Beispiel, das hatte ich so in dieser Form nicht auf dem Zettel bei Matsima. Ja, das ist einfach überragend drauf, ja, derzeit. In der Tat. Deswegen meine Nummer 1. Gut, und wenn du nichts ergänzen willst, Tim, dann sind wir da durch. Ich habe nichts zu ergänzen. Genau, und dann haben wir noch eine Sache. Ich habe mal gesagt, es gibt noch ein Quiz. Könnt ihr alle mitraten. Mhm. Ja? Sag mir mal, welche aktuellen Bundesligisten, ja, welche aktuellen Bundesligisten warten länger drauf, mal wieder in einem internationalen Wettbewerb an den Start zu gehen als der SV Werder Bremen? Vielleicht für alle, die es jetzt, ich weiß, 95% von euch werden sagen, ach, das war doch 2010, 2011, diese katastrophale Champions-League-Saison, damit hat man sich doch verabschiedet. Genau, ja, aber für die, die es jetzt nicht auf dem Schirm hatten, 2010, 2011 hat Werder letztmals europäisch gespielt. Welche aktuellen Bundesligisten warten noch länger drauf, dabei zu sein? Gibt es welche, die noch länger warten? Drei. Es gibt drei, die länger warten. Also es geht nur um welche, die schon mal drin waren. Nee, alle, die jetzt, ich habe jetzt alle mitgezählt. Also mal europäisch dabei. Ja? Das sind doch diese Highlight-Spiele, für die du dann unterwegs bist. Diverse Zweitligisten, die in diesem Zeitraum, ja, Schalke, europäisch gespielt in diesem Zeitraum. Ich glaube sogar der HSV, ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ja, also es ist gut, das nur mal als Quiz zum Ende. Also egal welcher Club, ob jetzt Mainz, Augsburg, ja, Union sowieso, das haben wir ja alle, Heidenheim klar, dadurch, dass sie aktuell da dabei sind. Wobei man auch sagen muss, die braucht es dann auch international nicht, wenn du es nicht schaffst, im Rückspiel gegen Kopenhagen dein Mini-Stadion voll zu bekommen. Das weiß ich nicht. Ja, danke fürs Mitmachen, aber das finde ich, ist dann zu wenig für einen internationalen Wettbewerb. Ja, das vielleicht noch als kleine Randnotiz. Ja, bin ich gespannt. Aber gut, ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, ist es klar. Heißt aber auch, von allen Teams, die letztes Jahr in der Bundesliga Bochum war auf dem Relegationsplatz. Ja, die zwei Aufsteiger plus die Mannschaft, die auf dem Relegationsplatz war, und das sind die einzigen aus der ganzen Liga. Man muss da auch mal vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen, was da grundsätzlich verkehrt läuft. Ja. Gut. Und mit diesem fröhlichen Schlusswort, sage ich Alaaf in die Runde. Ja. Genießt. Habt alle schön Karneval. Alle eine schöne Session. Ja. Mal sehen, wie es läuft. Und dann, ja, ein schönes Bundesliga-Wochenende. Ja. Schönes Communio-Wochenende. Denkt an die Promo. Ja, wenn ihr immer mal versuchen wolltet, wie es sich als Pro so anfühlt, ja, dann könnt ihr das natürlich machen. Oder auch als Plus-Player. Wie gesagt, ab Weiberfastnacht bis Aschermittwoch gibt es diese Promo. In den sozialen Netzwerken findet ihr dazu alle weiteren Informationen, die ihr braucht. Bis dahin, in der nächsten Woche ist Aschermittwoch, da lecke ich meine Wunden und der Kollege Nick wird hier durch die Sendung führen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tim, erstmal vielen Dank. Ich habe hier meinem... Ja, sehr gerne. Ja, das soll nicht vergessen werden. Ich wollte hier deine therapeutische Sitzung begleiten. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen besser. Es hilft dann doch. Ja, das nicht. Drüber reden ist immer gut. Ja, ich konnte noch nicht mal groß rumschreien gestern. Ja, ja. Ja, Kinder geschlafen im Haus. Was willst du machen? Ärgerlich. Ja. Naja, ihr da draußen, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke und sag ja, tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.